Die Dorfschönheit. Meine Damen und Herren, während Peter noch sich ein bisschen auslacht, er wird gleich wieder anzuheulen, begrüße ich euch erstmal zur nächsten Folge, die Dorfschönheiten, Folge 17, Heißeflix 4. Herzlich willkommen, Peter. Jo, hallo Robert. Ich mach noch schnell einen Flugmodus rein. Und ein Hallo nach draußen. In die Freedom. Das war falsch. Wir haben wieder ein schönes, flixiges Thema. Genau. Wir hatten eine flixe Idee, dachten, wir flixen mal los. Wir sind halt auch abgeflixte Typen. Ja, auf jeden Fall. Verflixt. Verflixt und zugenäht. Ja, uns ist aufgefallen, dass wir echt lange keine heißen Flicks mehr gemacht haben, ey. Ja, und zwar seit nahezu 10 Folgen. Seit 10 Folgen. Ja. Weil Folge 9, 3 Viertel ja noch dazwischen war. Mir brennt die Pfote. Brennen ganz andere Sachen. Wenn ich hier schon mal die Blu-ray sehe, die hier vor mir liegt. Du weißt schon, was wir vorhaben wollen. Genau. Und mein Film war ja auch ein halber Porno eigentlich. Aber dazu später mehr. Jawohl. Das schon wieder untergebracht. Okay, dann begeben wir uns erstmal in das Vorgespräch, würde ich sagen. Genau. Hast du viel heute, Robert? Das hier. Also mir ist mal aufgefallen, dass, ich mache mal jetzt so eine kleine interne Sache, dass wir eigentlich ja mit unseren 2 Folgen von jeweils 6 Songs, die wir da immer haben, schon fast Album voll haben. 12 Songs, das ist für einige schon ein Album, woran die 5 Jahre arbeiten. Und das ist ja geil. Ich überlege dann, wenn wir 18 zusammen haben, das irgendwie zu packen und das dann als Download auf unsere Seite zu hauen. Euch ist ja keine Variante. Na. Die Dorfschönheiten mit ihrem neuen Album Holz. Holz. Noch holziger. Nee, wir nennen es einfach Milch. Milf-Kaffee. Milf. Kaffee mit Milf. So, das war eigentlich schon mein erstes Thema. Also Milf. Ich wollte das nur mal sagen. Milf-Shave. Trimmer Pussy Hells. Good enough for me. Okay, gut, dann übernehme ich mal. Ja. Chef, ich übernehme. Und bevor ich jetzt noch Details abbreche, muss ich dir ein Video zeigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ohne Mist. Ich glaube, das kenne ich schon. Aber verdammt. Kennst du echt den Lisa-Song schon? Na klar. Okay, so viel dazu. Das ist ja ein Cover, ne? Echt? Ja, das ist, irgendwie war da doch so ein Typ, der hat da mal so ein Lied gesungen über seine Situation in Deutschland, dass er sein Visa braucht und ich brauche mein Papier und so. Und das ist quasi nur ein Cover, wenn du es so nimmst. Nur eine Parodie davon. Ich habe echt gesucht, ob es da irgendwie ein Original gibt. Ich habe nur das gefunden. Boah, ich bin bald zerbrochen, ey. Das glaube ich dir. Lisa! Ich liebe ja sowas, wenn sowas scheiße betont wird. So. Naja, wir sind halt auch in dem Kulturkreis nicht drin. Also das klingt halt alles ein bisschen befremdlich für uns. Ach, die Melodien. Ich hab meine Familie. Oh Lisa, bitte komm zu mir. Das hat so ein bisschen was von Group Tekan. Ja, genau, Group Tekan, geil. Ich vermisse deinem Atem. Geil. Wenn du glaubst, das alles bedeutet nichts, dann hast du falsch geglaubt. Denn Girl, ich liebe dich. Das war immer meine Lieblingszeile. Bist du mein Sohn nicht. Geil. Das covern wir irgendwann mal. Ja. Irgendwann. Bei der nächsten... beim nächsten drei Songs Ding. Drei Songs für Liam. Drei Songs. Liam. Geil. Wenn du mich küsst. Deadpool 2 Trailer sehe ich hier auf jeden Fall. Ja, Den habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Hast du gesehen, den Final Trailer wirklich? Wiss ich nicht. Ohne Mist, also da bin ich, das war das nächste. Also ich habe viel gelacht in der letzten Zeit, muss ich echt sagen. Das ist doch super. Wirklich, Deadpool 2, Final Trailer, da bin ich auch bald zerbrochen. Ja. Das ist einfach so gut. Ich habe gestern mit jemandem nochmal, ich war gestern zu einer Jam-Session, da habe ich gestern mit jemandem drüber gesprochen und der hat auch so gefeiert, einfach nur über diesen Trailer, weil er einfach so lustig ist. So. Also da sind so Gags drin. Ich weiß nicht, ob man uns, den gucken wir uns danach an, den müssen wir jetzt nicht angucken. Ja. Aber ich wollte es nur einfach mal einwerfen, guckt euch diesen scheiß Trailer an, ey, der ist so gut. Eigentlich ist es schon wieder zu schade, den zu gucken, weil in dem Film werden diese Gags dann wahrscheinlich wieder untergehen. Wahrscheinlich werden sie auch nicht so geil kommen, weil im Trailer kann man das immer so geil zusammenschneiden. Ja, das ist einfach, da ist das nochmal ein ganz anderes Comedy-Timing. Genau, ja. Unter anderem gibt es eine Szene, da kriegt Deadpool von Cable ein Messer in die Schulter oder so, kriegt so einen Wanst. Deadpool reagiert halt nur so nach dem Motto, oh, you are so dark. Oder so dark are you from the DC Universe. Geil. Oder ich glaube, er sagt was anderes. Ich glaube, er sagt, so much anger, are you from the DC Universe? Und spricht es auch noch so tief, so, so much anger. So ein bisschen wie Batman. Ich denke, das ist so, Deadpool ist auch so ein Film, der auch bestimmt sehr interessant ist, den mal im O-Ton zu gucken. Hm. Ich glaube auch, da geht viel verloren, ey, durch den Sprecher. Hashtag feuchter Furz. Ja. Nutzt dieses Hashtag. Und furzfeucht. Okay, ich gebe erstmal wieder ab. Da komme ich gleich mit dem nächsten Trailer. Und zwar habe ich den Trailer, den richtigen Trailer jetzt gesehen zur zweiten Staffel von Westworld. Meine Damen und Herren, hast du Westworld gesehen? Nein, ich habe auch gehört, dass es gut ist. Das ist verdammt gut, der Scheiß. Westworld 2, ja, wird eine interessante Sache. Wird geil. Gut, fertig. Wenn du es nicht kennst, ist ja Quatsch jetzt da irgendwie. Ne, ich weiß, das ist auf jeden Fall um so ein, geht's ja nicht um einen Vergnügungspark oder sowas. Genau, das ist quasi ein Remake eines Films in Serienform. Genau. Film aus den Mitte der 70er, den habe ich gesehen, der ist übelst bitter. und ein paar tolle Schauspieler dabei, unter anderem auch Anthony Hopkins in der ersten Staffel, den ich sehr mag. Ja, das ist Peter, das musst du dir mal angucken. Du okay. Ich hab das da. Du die brauchst eine verdammte Liste wird immer länger. Ja, du brauchst du musst aber auch mal mehr auf mich hören. Ich brauche echt eine externe Festplatte. Du brauchst eine externe Festplatte. Und dann bringst du die einmal mit und dann gebe ich dir den Kram. Ja, Westworld 2, guckt euch an. Ich freue mich drauf. Die erscheint, glaube ich, noch diesen Monat oder nächsten Monat. Ich bin heiß. Kann man sich online dann wieder kaufen, quasi. Und da sage ich nur, shut up and take my money. Nice. Ich take es. Ich bin der Undertaker, der Money Taker. Der Money Taker. Money. Money Quinn. Mr. Money. Hey, Mr. Money. Eddie. Hey, Eddie. She was shaking. Fertig. Also es waren jetzt richtig drei agibische Themen, die wir bis jetzt angesprochen haben. Wir sind halt richtig am Durchrasen. Ja. Dabei haben wir Zeit. Ohne Ende. Okay, ich mache nochmal weiter mit einem YouTube-Thema für mich. Also Deadpool war für mich auch ein YouTube-Thema in dem Sinne. Ja. Und zwar. Ja, wo guckt man den Trailer auf YouTube? Na klar. Genau. Kino. Ja, gehst du noch ins Kino? Was soll das? Ich will auch bald mal wieder ins Kino. Mother. Jetzt kommt doch einiges im Kino jetzt demnächst. So, da kommt doch Infinity War. Ready Player One habe ich jetzt bisher verpasst. Weiß nicht, ob ich den noch nachhole. Ich weiß es nicht. Das Buch soll halt gut sein. Ich würde halt lieber das Buch lesen, halt, bevor ich Ready Player One. Und das, das ist Kino, wie, während der Film wie, läuft. Wie mit The Dark Tower, ne? Also ich will nicht den Film sehen, sondern erstmal die Bücher lesen und dann den Film sehen und dann genießen, wie scheiße der Film ist. Ja. Um mal wieder Stephen King ein bisschen in den Podcast einzuwerfen. Der muss immer dabei sein. Ja. Stephen King. In der nächsten Folge kann ich einfach mal fragen, Smith, wenn Smith wieder dabei ist, kann ich fragen, was er eigentlich von Stephen King hält. Das wird dann der Schweige-Podcast. Da hört man dann erstmal eine halbe Stunde nichts mehr und nur noch nichts. Nach einer halben Stunde. Wir versuchen diese Summen dann auch so, dieses Überlegen durchzuhalten. Das hat was Meditatives, oder? Und danach schön rülpsen, wie ich gerade. Ja. Das lohnt sich. Boah. Was ist denn heute los, ey? Was? Rülpsen? Hm? Ich habe gestern Nacht gefeiert. Dich durchströmen halt fremde Winde. Ja, ich habe gestern hart gefeiert, deswegen. Bist vom Winde verweht. Vom Winde vergeht. Das war geil. Der geilste Moment gestern Abend. Also ich war gestern Abend auf einer Geburtstagsfeier, familiären Geburtstagsfeier. Hm? Und da durfte Gitarre spielen. Und der Höhepunkt des Abends war eigentlich, während noch alle Kinder anwesend, die Aufführung des Ärzte-Klassikers Geschwisterliebe. Also alle Grenzen wurden gesprengt gestern Abend. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie geil ist denn eigentlich Feuer machen, ey. Oder? Also da kommst du dir immer vor wie ein Castaway. Ich wollte gerade sagen, da sind wir fast schon beim heutigen Thema. Ich habe Feuer gemacht. Matze kennt übrigens Castaway nicht. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Hui, hast du auch so einen leichten Rotz? Ey, ich auch. Schon seit Wochen, ey. Dabei haben wir heute gar nicht so ein Rotz-Thema, ey. Bedimmt. Abgerotzt, Fettstift. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss mal wieder unseren YouTube-Account auffüllen, weil Lissy, unsere Freundin Lissy, hört uns ja auch. Grüße an dieser Stelle. Du bist mein Engel. Und die hört uns nämlich immer, hat uns nämlich immer auf YouTube gehört. Und da hat sie gesagt, ja, warum macht ihr nicht mehr? Ich sage, wieso? Wir sind doch immer dabei. Hä? Ich sage, na, ist doch alles. Ich mache das auf YouTube an. Ich sage, ach so, da habe ich erstmal den Link zu unserer Website geschickt. Mhm. Ja, ich muss wahrscheinlich wirklich mal das YouTube-Zeug mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie da die Klicks sind, auch wie sich das so verhält. Das kann ich doch gar nicht sagen. Ich habe jetzt übrigens in meinem Steam-Account, habe ich jetzt als Profilbild das Dorfschönheit-Logo drin. Also jeder, der jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie mal einen Online-Shooter spiele oder so eine Scheiße oder irgendwie online spiele, sehe erstmal das Dorfschönheit-Logo. Das ist halt richtig gut. Die denken dann, was ist das für ein Clan? Die Dorfschönheiten. Pod-Clan. Pod-Clan. Nicht der Food-Clan, der Pod-Clan. Peter, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. YouTube-Thema war angesagt. Ah ja, genau. Das Fleisch ist heiß. Ich muss noch kurz zu Lissy sagen, genau, du hast sie ja gerade gegrüßt über unseren Podcast. Hallo Lissy. Danke nochmal für die grammatische Beratung in der letzten Zeit. Ich habe sie sehr genossen. Dazu muss man sagen, ich hatte eine grammatische Frage an Lissy. Lissy ist Deutschlehrerin, kann man dazu sagen. Ja. Und ich war mir nicht sicher, welches Wort da reingehört. So irgendwie dachte ich mir, ja, es macht schon Sinn so, aber andererseits macht das auch Sinn. So, genaueres könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal verfolgen. Demnächst kommt ein neues Video, da werde ich dieses Lied veröffentlichen, in dem es um diese grammatische Frage ging. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr denkt, an dieser Stelle, warum hat er dieses Wort verwendet? Also, wundert euch nicht, dass ich einfach mal Fleischkäse eingebaut habe. Nee, es geht um ein anderes Wort. Ist eigentlich sinnloser Scheiß, aber auf jeden Fall hat sie mir sehr geholfen. Danke, Lissy, an dieser Stelle nochmal. Und es war sehr, sehr schön, die Antwort, die ausgiebige, die war grammatische Begründung. Die war wirklich sehr lustig. Ja. Danke an dieser Stelle. So, demnächst gibt's ein neues Video, das ist auch noch eine Neuigkeit, schon aufgenommen, hochgeladen. Sag mal, machst du hier Werbung für dich, oder was? Das ist ja jetzt ein bisschen dreist, oder? Ich, das, hä? Cross-Promotion. Ich erst grad, Peter ist gerade wieder fett am Projekte pitchen. Das können wir mit der Kirche machen, Cross-Promoting. Ja, wir hatten es doch mal einen YouTube-Podcast, da habe ich gesagt, lange nichts mehr gemacht. Immer nichts mehr. Und ja, jetzt habe ich mal wieder eins hochgeladen, ist auch noch nicht öffentlich, kommt irgendwann. Ja, dann das eigentliche Thema, was ich jetzt wollte. Es gibt ein neues Video von einem Kanal, den ich sehr feiere. Und zwar haben die so verschiedene Bad-Metal-Videos rausgehauen. Und es ist einfach mal fucking ein neues Bad-Metal-Video rausgekommen. Irgendwie in letzter Zeit habe ich sehr mit Batman, ist mir mal aufgefallen. Okay. Batman Ninja. und diese Bad-Metal-Videos, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind so verdammt witzig. Ja, die nehmen da immer so Metal-Songs dahinter. Das sind ja die auch die Jack Black Mutant Ninja Turtles gemacht genau. haben, ja. Und ich liebe das einfach so, deren Animationsstil, so die ganzen Witze, die sie verbauen, sind unheimlich viele Details im Hintergrund. Und auch bei dem neuen Bad Metal Video haben sie es wirklich geschafft, da das wieder dermaßen geil zu machen, auch mit vielen Überraschungen. Und ich habe wirklich da auch teilweise Frame für Frame mich pausierend durchgeklickt, um erstmal die ganzen Details zu sehen, die sie da verbaut haben, auch wieder im Hintergrund. Also das ist echt geil. Und man muss dazu sagen, es ist diesmal Barbara dabei, also Batgirl. Falls du es noch nicht gesehen hast, Empfehlung an dieser Stelle. Okay, ich muss es noch sehen. Barbara ist verdammt gut animiert, sage ich dazu nur. Aha. I fucking understand. Also, ich mach mal. Ich finde halt diese Lippenhaltung immer so geil. Ich mach mal nur ein Standbild dazu. Ja, nice. Und das ist nur, that's just the beginning. Das Fleisch ist heiß. Das ist echt mega, ey. Also mega gut auch wieder gemacht, ey. Also wirklich Respekt und... Ich finde die Schnauze von dem Typen immer so gut. Wir haben es gerade nebenbei ein bisschen laufen. Als Stummfilm quasi. Ja. Ja, die Fresse, die Kusche ist einfach so lustig. Und sie versuchen, den Joker wieder zu beleben. Awaken. Ich muss mir das nachher mal angucken. Take the land that must be untaken. Das ist so gut. Auf jeden Fall. Ich muss das sehen, Alter. Ich muss das. Mach mal aus. Ich will das nachher komplett angucken. Das musst du wirklich mit der Musik zusammen. Das ist immer so eine schöne Symbiose, die hinkriegen. Ja. Du feierst dich wirklich weg und wieder wunderbar geile Anspielungen drin, wirklich auch auf die Filme auch diesmal. Ja. Vor allem was diese ganzen Jokers angeht und sowas, die es früher gab und sowas kommt dann auch noch. Mhm. Ist jetzt Jack schon ein Nicholson kleiner zum Beispiel. Spoiler, ja genau. Und einfach geil, also ich habe sehr gefeiert, ich habe es auch sofort geliked und alles. Ich liebe Bad Metal, die können... Für mich, wenn das nicht so ein Riesenaufwand wäre, die könnten das für mich rund um die Uhr machen. Ja, ja. Aber glaube, wenn es so häufig kommt, genau, ich glaube, das Schöne ist eben auch, dass das so mal jedes Jahr oder so kommt mal ein Video. Ja. Und die haben sogar vor, das habe ich gesehen, die wollen sogar eine Tour machen. Okay. Eine Bad-Metal-Tour. Ich weiß nicht, wie die das umsetzen wollen. Da gibt es auf jeden Fall jetzt eine Kampagne dazu. Und die wollen auch nach Deutschland kommen. Echt krass. Patreon-Kampagne. Indiegogo. Achso, Indiegogo. Na, wie viel wollen sie denn haben? Ich gucke gerade nochmal. Ist die schon wieder weg? Das war's. Das Ding ist doch der Löwen. Okay, das war noch nicht schnell genug geladen. Es ist auch noch nicht so viel zusammengekommen, ey. Die haben gerade mal, das ist schade, gerade mal 1% bisher finanziert. So, und da haben sie eben verschiedene Sachen. So, was, 400.000 wollen die dafür haben, oder was? Den digitalen Download. Ja, insgesamt, die machen ja in mehreren Städten dann. Ach so. Es gibt den digitalen Download, den du anfordern kannst. Du kannst aber auch dein Live-Ticket buchen. Eben für London haben sie hier. Für Berlin. Ja. $35. Pfund. Berlin, Oslo. Oslo, Moskau, New York. Hallo, New York! Hallo, New York! Und the City of Fallen Angels. Los Angeles. Hier haben sie auch die Daten, das ist dann... Das ist Ressus, da war doch die Heizung. Ach, dieses Jahr soll das sogar noch stattfinden, im Dezember und November. Berlin wäre am 29. November. Aber wie man jetzt schon sieht, es wurde noch nicht viel wirklich gebucht. Also für Berlin wurden jetzt erst, wie viele Tickets? 14 Tickets gerade mal gebucht. Also das steht unter keinem guten Stern, aber ich finde die Idee eigentlich sehr geil. Bad Metal Life is coming to the stage using the latest holographic technology and an all live band. Ich würde es feiern, ey. Unterstützt das, Leute, unterstützt das. Vorher unterstützt uns. Ja, genau, vorher unterstützt uns. Jo, dann gebe ich erstmal wieder ab, ey. So. Ja, noch eine kurze Sache. Pokémon Go, also kurze Pokémon-Rubrik. Pokémon Mond, da habe ich jetzt irgendwie ja ein bisschen gespielt, aber ich habe letzte Woche vergessen zu erzählen, dass es da ja auch immer Bösewichte gibt bei Pokémon. Team so und so und Team so und so. Hm. Team Rocket, und da gibt's jetzt Team Skull oder so. Und die, das sind krasse Rapper, die sprechen immer, und das reimt sich immer, die machen immer. Aber so geile Rapper-Gesten die ganze Zeit. Übelst geil. Und Pokémon Go macht jetzt so eine Art wie so ein Zito-Event, gell? Also die machen, dass du da irgendwie mit aufräumen sollst und dass da irgendwie so ein Tag ist, wenn du da so aufräumst und so ein bisschen Zito-mäßig. Machst du ja auch demnächst wieder. Mhm. Habe ich gesehen. Ich bin auf dem Laufenden. Team Stolze, da geht nichts an mir vorbei. Das weißt du. So, das genau beobachtet. Ich breche jetzt einfach nochmal weiter. Ich habe vorhin einen Trailer zu Detroit Become Human gesehen und bin einfach nur, kotzt mich ein bisschen an, dass ich keine PlayStation 4 habe. weil das sieht ja wieder wahnsinnig gut aus, und ich habe da einfach Bock drauf auf diese Story und diese Geschichte und ja. Und hast du hier, wie heißt dein Kumpel, Kratos schon angespielt? Das soll richtig gut sein. Ich hab's mir noch nicht geholt. Das soll richtig stark sein. Ja, ich ignoriere gerade auch möglichst viele Videos, die irgendwie zu viel zeigen könnten. Ja. Klar, natürlich den Game-Two-Beitrag habe ich mir angeguckt. Kratos stirbt. Die haben es auch ziemlich spoilerfrei gehalten. Ja, das war Witz. der ist ja schon so halb gestorben eigentlich im Teil 3. Aber ist dann irgendwie hat er es überlebt. Ich weiß gar nicht, ob das beantwortet wird im neuen Teil. Würde mich mal interessieren, aber ich denke mal nicht. Interessiert mich sehr. Ey. Mir jucken da echte Finger. Aber ich habe da mal eine Frage an dich. Ach, Mann. Ich bin eigentlich noch an Witcher 3 dran. Ja. Das ist so ein größtes Problem. Wenn ich mir eine PS4 kaufen würde, wie ist denn das so? Also ich bin ja das gewohnt von der Xbox One zum Beispiel, dass man sich da dann einfach auch Spiele von der Xbox 1 und Spiele von der Xbox 2 kaufen kann im digitalen Store und die dann einfach da spielen kann. Ist das da auch so? Das gibt's. Weil ich hätte schon mal Bock, die God of War-Reihe mal zu spielen, aber ich kaufe mir nicht eine PS3 und dafür nochmal den Kack und dafür nochmal den Kack. Mhm. Ich will eine Konsole, bam, da bezahle ich auch gerne einen Vollpreis dafür, das ist mir scheißegal. Also ich bezahle dann halt digital auch gerne den Vollpreis dafür, das ist mir scheißegal. Ich will die Spiele spielen, Punkt. Also die God of War-Teile kriegst du remastered sogar, ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Also alle. Kriegst du dann... Oh, bin ich mir gerade nicht sicher. Also ein Teil 3 kriegst du. Ich glaube, die anderen haben sie auch alle remastered. Ja, gibt's da nicht so eine starke Collection oder so, wo du da so hier alle drei Teile beim Ghost of Sparta fertig. Weiß ich jetzt nicht, ob es da direkt so eine Collection 50 Euro, gibt. Ruhe. Ich glaube, die gibt's dann immer, diese PSP-Teile gibt's, glaube ich, im Bundle. Also ja. Ghost of Sparta und wie ist der andere? Ja. Die hab ich auf jeden Fall gespielt. Chains of Olympus. Die hab ich auf jeden Fall gespielt. Die beiden kriegst du, glaube ich, in einem Bundle remastered, und ich glaube, du kriegst Teil 1 und 2 remastered, glaube ich, im Bundle. Hm. Teil 3 gibt's wieder einzeln und Teil 4, glaube ich, dann auch einzeln. Ascension. Hm. Und ich würde mir auf jeden Fall den Xbox-Controller dafür kaufen. Naja, haben sie ja gemacht. Also gibt ja einen in der Xbox-Controller-Form, bloß dass die Buttons halt anders bezeichnet sind. Und weil die PlayStation-Controller sind ja eigentlich kürzer, wenn du es so nimmst. Gegen Xbox-Controller. Draußen hört gegen man gerade jemand gesteinigt. Ja, also God of War kriegst du auf jeden Fall ran. Ich glaube, du kriegst nicht mehr so alles, was PS1 angeht und sowas, PS2, ja, nicht mehr alle Spiele gut, ran. So die Sachen, die auf PS3 waren. PS3 kriegst du viel, ne? Und dann sind es meist so ausgewählte Beispiel, Sachen, die sie remastern. Wie so. Zum Beispiel, gell? Ja, würde ich auch spielen. Mit einem Origami-Killer und so, das wird ja auch nochmal für mich spielen. Das wollen. Kriegst du auf jeden Fall auch. Deswegen, sowas, solche. Also jetzt, ich würde jetzt nicht nochmal anfangen mit hier PlayStation 2 Sachen oder so. Mhm. Das ist mir auch von der Optik auch mittlerweile so uncanny, ey. Man ist auch so verwöhnt, gell, wenn du dann mal nach langer Zeit mal wieder ein Xbox 360 Spiel reinhaust und dann denkst du, ui. man gewöhnt sich immer so schnell an Grafik-Updates, Upgrades. Das stimmt, ja. Unnormal. Ja, die remastern ja jetzt eh so ganz viel. Also das ist ja jetzt eh gerade so ein bisschen Mode. Trend, ja. So Trend, auch die alten Spielereien wieder aufleben zu lassen, zu remastern. Ich würde mir natürlich Metal Gear Solid wünschen. Crash Bandicoot. Bist du gierig, oder? Ja, ich bin gierig. Und Crash Bandicoot haben sie ja schon gemacht, habe ich ja auch mir geholt, die Trilogie. Ja. Jetzt kommt der Spyro, The Dragon kommt wieder. Da habe ich mich auch mega gefreut. Das habe ich früher auch gezockt, wie blöde. Das könnte mir nichts egaler sein. Medieval, naja, das ist eben, wenn du das früher gezockt hast. Ich bin kein PlayStation-Kind. PS1, freust du dich mega drauf. Also wahrscheinlich. Also ich freue mich mega auf Spyro, werde ich mir auch holen. Und Medieval habe ich mich auch extrem gefreut. Ja. Dass das nochmal neu kommt. Ich würde mir ja mal einfach ein ordentliches Remake. Also du ballerst einfach, also bei Stichwort Daten ist ja jetzt nicht mehr so ein großes Problem wie heute, wie früher, wo du da nur deine 3 MB auf eine Super Nintendo Cartridge drauf gekriegt hast. Einfach mal THPS 1 bis 3, alle Soundtracks drauf, das Spiel nicht verändert, null, keine Steuerung verändert, keine irgendwelchen Kack, keine extra Features, kein, einfach nur das nackte Spiel, Grafik aufpoliert, Ruhe. Ja, da, Ende. Originaler Soundtrack von allen drei Teilen, Ende. Ich find's auch geil. Ich würd's das Ding ist gelaufen. Und vor allen Dingen könnten sie auch die einfach alle drei, die könnten sie auch splitten und nochmal nahezu zum Vollpreis rausbringen. Das wäre so ein fucking Verkaufserfolg. Ich würde es mir sofort kaufen. Ende. Also ja, ich finde das schon geiler, wenn das dann so ein Bundle ist, muss ich echt sagen. So, ich glaube, das hat auch mehr Sinn so für die Sammler, denke ich mal. Und die Leute, die es eben feiern, so, dann kriegst du gleich drei Spiele auf einmal. Also, das ist einfach so das Verkaufsargument höher. Besser, so, ja, besser, na klar. Aber das sind ja. Ich hätte auch richtig Bock drauf, ey. Das können sie. Aber das ist halt durch diese ganzen rechte Sachen und so, ist es halt alles scheiße. Es gab ja schon Anfragen und so von der Community, auch von den Fans an Tony Hawk. Ja. Der sagt ihm auch, er tut mir leid, er hängt da nicht mehr mit drin. Er hat nichts zu tun, ja. Da ist, er würde sich das auch wünschen. Ist ausgelaufen. Wenn er ausgelaufen ist, ist er ausgelaufen. gegen Ende auch kaum Mitspracherecht gehabt. Das ist einfach. Im Endeffekt hat er auch nur seinen Namen hergegeben, weißt du? Das ist halt Marketing, ja. Jetzt nicht also, so, dass der an dem Computer saß und programmiert hat mit seinem Skateboard. Ja, oder irgendwie beim Meeting war, da werden sie dem was vorbereitet haben. Und da werden sie so Präsentationen gemacht haben, hier so wollen wir es haben. Dann haben sie denen ein paar Prozessstadien gezeigt, wenn überhaupt. Und dann ist gut. Ja. Der Tony, das ist er. Fett Tony. Das ist der richtige Assi. Entschuldigung, jetzt war ich bei Assi, Tony. So, ich hätte noch ein Gaming-Thema. Du kannst aber, wenn du dran willst. Einfach nur mal für dich was Interessantes, kurzes Thema. Ich habe gesehen und ich rieche einen Spezialpodcast. Gesehen, es gibt ein Harry Potter Escape Room. Alter, was? In Krefeld. Beziehungsweise nicht nur einen. Die haben jetzt hier die Schule der Magie. Und die haben, wo es um den Ring geht. Ich weiß nicht genau, auf was das jetzt eine Anspielung ist. Und dann gibt's die Winkelgasse. Die haben sie aber auch nachgebaut, so als Escape Room. So ein bisschen in klein. Geil. Also das fetzt schon. Also generell diese Firma hier, die haben wohl unter Verschluss. So viele Sachen, genau. die so an Filme angelehnt sind. Hier haben sie eben Fluch der Karibik. Escape. Das stelle ich mir aber auch geil vor, weil ich auch Piraten mag. Mhm. Ja, Piraten sind auch wieder im Trend. Frag Matthew Patel. Ja, stimmt. Du bist der größte Kunde, den ich kenne. Wo ist denn das? In Krefeld? Krefeld, ne? Alter. Ich würde sowas im Allgemeinen gerne mal probieren halt. Das wäre schon geil. Wir können auch erstmal hier in der Nähe mal gucken. Ich hätte auch mal wieder Bock, ey, einfach zu entkommen. Ich gucke jetzt erstmal, wie weit Krefeld ist. Du weißt aber, dass ich in Schuluniform und mit Zauberschnapp da reingehe, gell? Das wisst. Also es muss schon ein bisschen nach was aussehen. So viel Zeit muss sein. Ja, Krefeld ist natürlich ein Stück, gell? Schön im Ruhrpott drin. Geil. Da müssen wir halt mal eine Tour machen. Eine Woche die Dorfschönheiten Klassenfahrt. So richtig scheiße, weißt du? Hotelzimmer geteilt, fertig. Würde ich machen. Ich rieche ein Special. Aber dieses Jahr schaffen wir das leider nicht mehr. Da müssen wir nächstes Jahr mal unsere mal so eine Woche Urlaub zusammen machen. Das müssen wir dann besser timen. Ja. Planen. Ey, das können wir gerne machen. Ey, wäre ich auch mit dabei. Das würde mich einfach auch interessieren. Klingt gut. Geil, Leute. Ich weiß nicht, ob so. Ich habe es jetzt nur speziell für Krefeld eben auch gelesen erstmal. Es kann natürlich sein, dass Harry Potter Escape Room auch woanders. Wann machen die mal ein Ghostbusters? Yes. Escape Room. Da wäre ich voll dabei. Muss ich direkt mal live googeln. Ich ergoogle mir jetzt ein Leben. Ghostbusters Escape Room. Die Frage ist eben immer, ob es das in Deutschland gibt. Ja, es sieht nicht so aus. In Washington D.C. Alter. Müssen wir halt mal hinfliegen eine Woche. Ghostbusters, große Klassenfahrt. Sagen wir Smart Room Berlin. Oh, oh, oh. Es könnte doch sein. Geil. Es ist Vigo. Geil. Da hat man auf jeden Fall ein Bild. Alter, 85 Mücken, Alter. Das ist aber ein teurer Escape Room. Ja, für 5 Personen, ja gut, das teilst du dir dann wieder auf. Aber bei 2 Personen bist du natürlich aufregend, dann. Mach ich trotzdem. Geil. Der Typ. Die Koteletten sind halt auch bitter. Ich würde halt auch in Montour reingehen, gehst du, weißt du? Ja, klar. Geil. Keine halben Sachen. Also, Berlin und Krefeld. Peter, wir müssen bitte mal, das machen wir alles in einem Rutsch. Wir müssen bitte mal, ins Kuschelmuschel fahren, Peter. Was ist denn das? Das Kuschelmuschel, das ist in euch so ein Ort bei Frankfurt, Frankfurt geht ja eigentlich noch. Das ist ein Ort, da ist ein Laden Kuschelmuschel, da waren 2 Besitzer drin. Und der eine hat sich abgespalten, hat so 2 Straßen weiter das Kuschelmuschel 2000 aufgemacht. Und da gibt's nur 90er Jahre Spielzeug, alte Spiele, Anfang 2000er Spielzeug, also nur Spielzeug, gibt's 80er Jahre Spielzeug. Das ist so, da möchte ich halt wirklich gerne mal hin. Da wollte ich wirklich gerne mal hin. So die ganzen Kenner-Sachen und so. Und sag mal, hast du die aktuelle Folge von Choking Hazard gesehen? Nein. Die musst du dir reinziehen. Klasse, ey. Da hat hier der Dominik, der eine, Dominik Karl Konrad, haben so verschiedenste Sammlerläden waren die so mit, aber da ging es um Spielzeugfiguren, also da ging es um Actionfiguren und so. Und der hat so einen Kenner Chewbacca gefunden dort und hat den gekauft für 5 Euro. Und dann hat er denselben Chewbacca gefunden, aber von dem türkischen Mock, was es da so gab, ne? Kennst du ja. Ja. Und den für den, das ist der Originale, für den gibst du mir 5 und für den gibst du mir 2. 2,50. Guck da auf eBay, da ist die Waffe nicht dabei, aber da kriegt er immer noch 700 Euro dafür. Und da ist halt, wenn du überlegst, für eine Fälschung, gell? Das ist natürlich krass. Von der Fälschung, das hier so viel, die ist mehr wert als das Original. Und das ist heftig. Super krass. Das ist heftig. Sind aber vor allen Dingen aus 2,50 Euro, was das für eine Gewinnspanne ist. Tja. Unnormal. Das ist halt. Das ist ein ordentliches Geschäft. Das ist so wie Geocachen. Ja. Du musst halt auf der Suche gehen und wenn du Glück hast, findest du halt was richtig Geiles. Da komme ich Spielzeug, ey. Ich hader mit mir, aber gerade so richtig schlimm, ey. Ich merk's schon. Mir was zu kaufen. Aber ich weiß es eben noch nicht. Ich habe mir überlegt, vielleicht die Blitzway-Figuren von Ghostbusters zu kaufen. Und die sind ja so verdammt teuer. Also ja, die sind halt richtig geil. So. Und 1-1 sind halt wirklich ein Haufen Asche. Und in irgendwie im Laufe dieses Jahres kommt ja dann noch der Ecto 1 dazu raus. Hier, der kostet ja auch nochmal 1-1. Aber der ist dann halt auch beleuchtet und sieht halt aus wie das Original. Und bei den Blitzway-Figuren, da leuchten die Protonenpäckchen und so ein Scheiß. Mhm. Also die sehen halt auch so einfach krass aus, ne? Ich weiß nicht, ob du gerade jetzt noch Bilder im Kopf hast. So. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die... Die sehen halt aus, super krass aus. Blitzway... Way, wie? Ja, Ghostbusters, genau. Die sind halt einfach, da kannst du denken, guckst gerade einen Film, wenn du die Bilder siehst. Ach so, ach, die sind das. Das sind die so verdammt gut sind. Stimmt, ja, das hat's ja. Da kommt dann halt auch noch der Ecto 1. Ja, die sind echt mega... Er ist dann halt auch austauschbare Hände, wie es halt bei so Actionfiguren ist. Und verschiedenste Gesten und so ein Scheiß. Und super krass. Das ist schon super krass. Qualität. Und sowas verliert ja auch einen Wert nicht, gell? Das ist halt der Vorteil. Die sind schon cool. Man könnte so einzeln kaufen, ja, aber ja, wie es halt immer ist, im Pack ist es halt billiger. Muss mal, gib mal Ecto 1 ein. Der sieht halt auch nice aus, ey. Der ist halt einfach so, wie er ist. Ist halt. Das ist unglaublich detailliert. Ja, das ist es ja, und deswegen ist es so teuer. Also ich harter noch hart mit mir, ey, wenn das. Ich weiß nicht, wie ich das meiner Frau erklären soll. Das ist das Problem eigentlich. Wie soll ich das erklären? Das sieht halt toll aus, oder? Stell dir vor, die Sitze stehen da noch daneben. Ja, ist schon fett. Man muss halt Fan sein, gell? Also, wer jetzt nicht damit anfangen kann, das ist halt so ein Herzensthema von mir. Herrlich. Ah, sieht schon echt mega aus. Mega. Mega. Mega. Peters dran. Jo, ich habe nur noch mal ein Update zur GC-Mission dieses Jahres. Ja. Hatte ich ja beim letzten Mal schon. Es gab ja diese Planetenmission. Und ich habe es tatsächlich geschafft, Robert. Ich hab meine Frühjahrsmüdigkeit überwunden und bin wieder rausgegangen. Und dann muss ich echt sagen, es hat mich echt so ein bisschen gepusht. Es war zwar auch ein bisschen stressig, weil echt die Zeit ein bisschen gefehlt hat. Ja. Aber ich habe es echt noch geschafft, die 500 Punkte zusammenzukratzen. Ich habe es natürlich mit so wenig Geocaches wie möglich gemacht, indem ich natürlich möglichst die geholt habe, die meisten Punkte bringen. Ja. Und habe da wirklich gezielt gecached in dem Sinne, wirklich da rausgesucht, noch schnell irgendwelche Rätsel gelöst, die einfach waren und sowas. Und möglichst gute Routen zusammengesucht, also die ich gut abarbeiten kann oder schnell holen kann. Dadurch, dass du ja jetzt mittlerweile schon richtig fahren musst. Ja, ne, das ist echt ein Problem, ey. Dann musst du dir wirklich so deine Zeit gut einteilen, vor allem wenn du jetzt nach der Arbeit nochmal versuchst, irgendwie so die Abendstunden, so die 3-4 Stunden, die du vorm ins Bett gehen hast, nach der Arbeit gemacht? Hast quasi noch zu nutzen. Wirklich, also es war ein bisschen Überwindung und Stress. Als du da einfach früher aufstehst. Ich hab's auf der Reihe gekriegt. Ich bin halt so ein Abendmensch, ey. Und du ich auch. Aber dieses frühe Aufstehen, und vor allem ist immer das Schönere, du hast dann, ich weiß nicht, mich nervt das, einen Termin zu haben. So, also wenn ich weiß, ich mache jetzt was und kann mir Zeit dafür nehmen und habe dahinter nichts, So, wo ich jetzt einfach weiß, dahinter kommt jetzt nichts, ich kann mir alle Zeit der Welt nehmen, ist das irgendwie für mich ein befreiteres Gefühl und ein befreiteres Cachen auch. Also ich habe schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich unter Druck gesucht habe quasi oder noch schnell einen Geocache machen wollte und denk so, ja okay, eine halbe Stunde muss es dort sein, ne? Dann wird's auch frustig einfach, dann hast du keinen Bock, dann bist du so, dann suchst du wirklich und ah, wo ist das scheiß Ding und schnell und das nervt so, das macht dann keinen Spaß, also musst du echt Zeit haben. Wie die Nacht-Cache-Aktion. Es war schon eine geile Aktion. Nacht-Cachen hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf, ohne Mist. Nackt-Cachen. Nackt. Mit Jennifer Aniston. Aber dazu später mehr. Geil. Ah, das ist du hast es geschafft. Das ist doch schon mal was. Ich hab's geschafft. Ich habe alle 10 Souvenirs bekommen. Ich bin jetzt ein offizieller Planetary Explorer. Geil. Im Jahre 2300, was weiß ich. Peter 2600, Explorer. Was weiß ich. Ich bin explored. Ja, cool. So, schön. Ich habe noch 2 Sachen. Und zwar, was mich ein bisschen ankotzt. Ich habe doch von der 10 Blu-rays für 50 Öcken Aktion erzählt. Da waren unter anderem Watchmen dabei und Das Leben des Brian und Die Ritter der Kokosnuss. Mhm. Und was haben sie zu Netflix hinzugefügt? Watchmen, Leben des Brian und Die Ritter der Kokosnuss. Ja. Und da habe ich mir überlegt, ey, ist das vielleicht mit meinem Amazon-Konto gekoppelt? Euch nie. Und da dachte ich mir, beobachten dich. Ganz schön scheiße, ey. Das wollte ich nur mal droppen. Okay. Also wenn du mal was demnächst auf Netflix haben willst, dann bestelle ich einfach nur. Tokyo Ghoul. Ja, gut. Du musst mal... Ja, erzähl du mal. Jetzt. Ja, ich habe noch ein Thema, was mir gerade noch spontan eingefallen ist, was ich gar nicht auf dem Zettel hatte, aber worüber ich auch reden wollte. Für alle Anime-Freunde und sowas, ihr werdet es wahrscheinlich eh schon auf dem Schirm haben. Aber ich muss sagen, gerade momentan ist anime-mäßig wieder ordentlich was los. Also es kommt gerade wieder, es werden so ein paar Sachen fortgesetzt, also die mich unheimlich interessieren. Death Note. Death Note leider nicht. Aber unter anderem Tokyo Ghoul, wer das verfolgt hat, geiler Anime in meinen Augen auch. Ich finde es ein bisschen befremdlich, wo es gerade hingeht in die Richtung. Also Tokyo Ghoul Re heißt jetzt die neue Staffel. Es gab vorher schon 2 Staffeln und es ist teilweise ein bisschen merkwürdig, wie es angefangen hat. Da musste ich mich auch erstmal kurz reinlesen, aber man kommt dann wieder rein, so weil für mich einfach der Protagonist, ich habe den nicht so richtig wiedererkannt, das war mein Problem. Okay. Ich habe so überlegt, ist der das oder ist er es nicht so, weil der ein bisschen die Haare jetzt anders hat. Und habe erst gedacht, wird es eine ganz andere Story erzählt. Weil es gab nämlich auch zwischendurch 2 OVAs, so 2 Episoden, in denen einfach mal von Charakteren aus dem Universum und aus dem Universum Tokyo Ghoul quasi einfach mal so Nebengeschichten, so aus deren Leben erzählt wurden, wie sie verschiedene Leute getroffen haben oder was die erlebt haben eben in ihrer früheren Zeit, bevor die eigentliche Tokyo Ghoul Geschichte eingesetzt hat, quasi der Storystrang. So, das wird aber jetzt auch wieder ein bisschen aufgegriffen. Diese Vorgeschichten so. Und ja, ich bin ganz gespannt, wo es hingeht. Also Tokyo Ghoul feiere ich gerade mega, bin wieder voll hinterher, ist auch auf Anime On Demand verfügbar, wird eben jede Woche kommt eine neue Folge dazu, weil das gerade parallel ist ein Simulcast, also immer wenn es rauskommt quasi, wird es dann quasi für die deutschen Zuschauer dann untertitelt quasi gesappt. Ja. So, genau. Das ist eine Serie, die ich sehr feiere, wo ich mich drüber freue. Was noch rausgekommen ist, was gerade im Simulcast läuft, ist My Hero Academy. Academia. Feiere ich auch sehr. Ich bin, also, da war ich fast am meisten spitz wirklich drauf auf diese Serie. Spitz. Auf diesen Anime. Also, bist du spitz oder was? Entschuldigung. Mich ärgert es gerade ein bisschen, dass es gerade noch nicht so richtig vorangeht, aber das meiste immer so am Anfang von einer Staffel so, dass die sich ein bisschen Zeit lassen, bis die richtige Action losgeht. Aber das ist echt für mich gerade so anime-technisch echt die Serie so, die ich wirklich extrem feiere, My Hero Academia. Ja. Hab ich ja auch schon mal ein bisschen was drüber erzählt, gell? So, also, dass die Leute einfach so Kräfte haben, wo du denkst, hä, das soll jetzt eine Kraft sein. So, also so ging es mir und so geht es mir auch immer noch bei manchen Leuten. Wenn du die Kräfte hörst und denkst, hä, wie wollen die damit Superheld werden, so, gell? So, Beispiel, die eine hat die Kraft Gravitation. Die kann Sachen fliegen lassen. Das ist ihre Fähigkeit. Okay. So, denkst du dir, was soll das? Was willst du damit machen? Aber es gibt eben in dieser Welt eben Helden, die auch einfach auf Retten spezialisiert sind. Und in dem Sinne macht das natürlich auch wieder Sinn, gell? Du kannst natürlich schwierig Bösewichte bekämpfen, indem du Sachen schweben lassen kannst, gell? Aber du kannst Leute gut retten, indem du sie schweben lässt. Du kannst sie gut abtransportieren oder irgendwas, gell? Ja. Kannst Unglücke, kannst Sachen aus dem Weg räumen, sie einfach schweben lassen. In dem Sinne macht das wieder vollkommen Sinn. Also das finde ich einfach geil. Ich finde es interessant gemacht, welche Fähigkeiten die haben und wie sie es schaffen, einfach die zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen oder die irgendwie damit selbst klarzukommen. Die wirklich praktikabel zu machen einfach. So, ja. Dass sie einen Sinn haben, diese Fähigkeiten. Jetzt habe ich gerade live im Podcast eine Friend-Request bekommen von Matt Guitar. Hey, du hast ja bald 2000 Geocaches gefunden, du Spaß. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Das ist ohne Mist, das ist auch mein Ziel. Ey. Das will ich langsam auf die Reihe kriegen, die 2000. Ich dümpel jetzt die letzten Jahre rum. Ja. Und krieg diese 2000 nicht voll. Jetzt will ich gerade mal wieder ein bisschen tätiger werden, so was das angeht, und wirklich mal die 2000 Geocaches endlich voll kriegen. Ja. Ich sehe das so, wie die anderen Cacher in der Umgebung langsam alle an einem vorbeiziehen. Meine, klar, es gibt welche, die sind im fünfstelligen Bereich schon und sowas, gell, da komm ich nie hin, niemals hin, in den nächsten Jahren. Du hast in Italien gecached? Ja, das war, gecheatet. Das war nicht gecheatet. Ich war selber nicht da, aber es war, quasi der andere Teil vom Team Stolze war dort. Ach so, ja. Und er hat dort einen Geocache gemacht. Genau. Ja, das muss ich mir auch mal. Ich muss mal so im Ausland ein paar Caches ranholen und sowas. Das ärgert mich ein bisschen. Jetzt komme ich auch gerade ein bisschen. Ich merke, die große Geocaching-Klassenfahrt der Dorfschönheit durch alle Länder Europas. Official Space Explorer. Ich gucke mir gerade so deine ganzen Sachen an hier. Das ist ja nicht mehr normal. Jetzt wird gestalkt. Kannst du ruhig machen. Ja, auf jeden Fall. Also diese zwei Animes, um dann mal wieder darauf zurückzukommen, ja, feiere ich gerade sehr und ich freue mich einfach, dass es da weitergeht, dass da wieder was nachgeschoben wird. Ich habe auch eine Anime-Empfehlung. Ja? To Love Ru. Was? Das ist irgendwie, das ist so ein bisschen was für pubertierende Teenager-Jungs, weil da sind so viele Möpse und Panty-Shots und so, aber es macht Spaß zu gucken. Das kann ich mir vorstellen. Da geht's um eine, die stürzt quasi aus dem Weltraum ab. Das ist eine Außerirdische, die hat so kein Problem mit Nacktheit und die verliebt sich in nächstbesten Tücher. Ach ja. To Love Ru Trouble ist der erste Staffel und es gibt viele Möpse, viele nice Girls und so mal so ein bisschen so zwischendurch ist doch okay, kann man sich doch mal reinziehen. da schäme ich mich nicht. Ja, das hast du auch. Mal ein paar schöne Möpse anzugucken. Ein paar schöne gezeichnete Möpse. Ich muss auch sagen, das nimmt auch immer mehr Einzug so in allen möglichen Animes. Man sagt ja auch wirklich, das ist Fanservice. Oder bei Batmetal. Batmetal geht auch in so eine Anime-Richtung. Natürlich, so als Mann genießt man das natürlich, gell, und freut sich, dass einem so ein Service geboten wird, gell. Ich muss auch sagen, manchmal ist es befremdlich so in manchen Serien so. Also mir geht's auch so bei My Hero Academia. Du hast da eigentlich Leute, die sind in der Ausbildung zum Held, so. Das sind eigentlich Heranwachsende. Ja. Und dann wird da immer so eine sexuelle, unterschwellige Note so ab und zu präsentiert, wo ich mich dann immer ein bisschen zwiegespalten denke, wo ich dann denke, natürlich. Passt das in dieses Konzept rein? Also, klar, wenn die Erwachsenen da End of Sexy machen, die etablierten Helden, gell, meinetwegen, gell. Wenn die Leute, die gerade dabei sind, Held zu werden, dann in irgendwelche Badeanzüge gesteckt werden für die nächste Episode, so nach dem Motto, oh, wir machen mal Schwimmtraining. Ja. Und dann hast du natürlich unter den Helden, heranwachsenden Helden, hast du natürlich einen, der total spitz ist auf die Weiber. Ja, und der sieht dann die Weiber meistens in einem Standbild. Mhm. Und dann ist hier im Hintergrund so helle Glitzer. Ja, genau. Und dann wird so von unten nach oben hochgezoomt, so. Also wir wissen alle, was ich meine. Und man muss dazu sagen, bei To Love Ru das sind natürlich auch alles Schüler, ist klar, gell? Mhm. Und natürlich sind da auch wieder die Klischees von den vom alten perversen Schulleiter und so weiter und ja. so fort. Und irgendwie ist es aber trotzdem, weil das so flache Unterhaltung ist, ist das irgendwie lustig. Und aber da erwischt man sich auch manchmal, wie man sich so denkt, oh, jetzt ist die Folge vorbei. Mhm. Es waren zu wenig Möpse. Total bescheuert, ne? Aber irgendwie total dumm. Oh Gott. Müsst mal reingucken, ist lustig. Ich muss aber kurz nochmal die Serie, ich guck's mir mal an aus Recherche zu. Natürlich, natürlich. Bei My Hero Academia muss ich echt nochmal so das Design der Helden, die jetzt neu sind, auch nochmal loben und da war neulich in der zweiten Folge war das, glaube ich, da war ein Gesichtsausdruck drin. Ich feiere manchmal einfach diese Gesichtsausdrücke. Ja. Das ist für mich so mega einfach. Das ist wie bei Batmetal. Dieser Batman mit dieser Gusche, einfach so dieser, wie die Lippen immer so vorstehen, so ein bisschen wie zu so einem Kussmund so leicht geformt, gell? Ja. Und dann diese hässliche Fresse dazu. Wie bei The Bull. Und ich muss jetzt Robert mal echt ohne Mist, es gibt in dieser zweiten Folge, die hatten dieses scheiß Bild, was ich so da gibt's wirklich ein Bild, da gehen sie eben zum Schwimmtraining und die geilen Böcke aus der Truppe, sag ich mal, die freuen sich extrem drauf, die Weiber in Bikinis zu sehen und sowas und haben schon so Vorstellungen und siehst natürlich in so einer kurzen Einstellung, wie sie alle dastehen und möglichst enge Bikinis und sowas, das ist schon in der Vorstellung und dann kommen sie hin und die haben halt einfach mal die Schulausrüstung an, also die Schulbikinis, was eben eher so Badeanzüge sind, ja. Gell, wo du nicht viel siehst, gell. Und die kommen an und sehen die Frauen und original kommt dann ein Gesicht von dem Typen, der Blitze schießen kann oder dessen Spezialität Blitze ist, die ich übrigens auch sehr witzig finde, weil seine Fähigkeit ist, Blitze abzusondern und wenn er das benutzt, wird er danach ultra dumm. Also er kann dann eine Weile lang seine Fähigkeit nicht mehr verwenden okay. Und klotzt einfach nur blöd. Geil. Also ultra lustiges Gesicht. Jetzt suche ich ewig nach diesem Scheißbild. Wo ist das? Ja? Such mal weiter. Ich such mal weiter, ey. Red noch mal schnell über das Spiel, was mich zurzeit ein bisschen. Final Fantasy ist es auf jeden Fall nicht. Ich bin immer noch ein bisschen abgeschreckt. Das ist erstmal so das Bild von der Vorstellung, wie sie sich vorstellen, wie die aussehen. Im Anime sieht es noch besser aus. Ich suche auch noch dieses Bild, wie da so richtig enttäuscht. Wieder geschockt oder wie enttäuscht, so enttäuscht ist. Guckt, ja. Ich spiele zurzeit sehr gerne Echo. Also nicht Echo the Dolphin, sondern Echo, das ist so ein Survival-Game, wo du... Das Gesicht, ey, geil. Und das ist ein Meme. Geil, das ist wirklich ein Meme. Ey, original, geil. Und hier hinten, da siehst du auch noch die Mädels, wie sie gerade... Übrigens gibt's eine, die ist unsichtbar, da siehst du immer noch so. Die Klamotten. Das ist so eine Fähigkeit, die total sinnlos eigentlich ist. Ja. Die rennt immer mit Klamotten rum, das ist eigentlich so total behämmert. Cool. Echo ist ein Survival-Game. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Kennst du Echo? Ist ein PC-Game. Ach so, Expectation and Reality. Ja, genau. Das ist aber wirklich original, diese Szene, gell? Ich kenne Echo nicht, ne? Sagt mir jetzt nichts. Ja, die Unsichtbare. Na klar. Das ist einfach ein Bikini. Richtig gut. wie gesagt, das ist ein Survival-Spiel, da wird ein Planet generiert auf einem Server, und du hast so ein bisschen wie, um den Planeten kreist ein Meteor. Hm? Und dieser Meteor, die Standardeinstellung sind 30 Tage, also der 30 Realtime-Tage, also der stürzt in 30 Realtime-Tagen auf den Planeten und zerstört den Planeten. Und du fängst quasi mit nix an und musst dann Technologie bauen, erfinden, die dann dein so ein Skilltree quasi hochklettern, um dann um den irgendwie zu zerstören. Aha. Und die generieren da so ein bisschen ein Ökosystem und dieses Ökosystem reagiert halt auf bestimmte Dinge wie Luftverschmutzung, wenn du zu dolle die Bäume abholst, dann dann steigt die Temperatur, da wachsen bestimmte Pflanzen nicht mehr, verdorren und so weiter und so fort. Also es hat, wenn du Tiere zu viel jagst, können die aussterben und so weiter und so fort. Und das macht mir gerade eine Menge Freude. Das klingt ultra interessant. Das kannst du halt auch koop-mäßig spielen. Das ist halt... Dass sie dieses ökologische Gleichgewicht da so ein bisschen mit einbeziehen, das finde ich cool. Das musst du da halten und ich habe jetzt erstmal simpel angefangen. Ich habe erstmal 365 Tage eingegeben für den. Das ist also Realtime-Tage. Also ich denke, ich werde es um einiges schneller schaffen, das zu spielen. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dann... Also viele Server, ich spiele auf einem LAN-Server, also einen, den ich mir selber erstellt habe, im LAN quasi. Und da tickt die Uhr logischerweise auch nur weiter, wenn ich den anhabe. So wie gerade, da läuft gerade parallel, also damit auch mal was wächst und so ein Kram. Und die, da gibt's ja, du kannst dann auch auf öffentliche Server gehen und kannst dann dort mit bis zu 50 Leuten an versuchen, den aufzuhalten, den Meteoriten. Und da läuft das ja dann permanent weiter und dann ist dann halt, kommst in 4 Tagen wieder, sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Du pflanzt ja dann noch Bäume und es braucht halt 4 Realtime-Tage, bis die Bäume wachsen und so ein Kram. Und das macht super Spaß. Das hat manchmal so ein paar Minecraft-Anleihen, so optisch. Aber nicht ganz so schlimm, nicht ganz so blocky, also nicht ganz so blockig. Und ja, macht auch riesen Spaß. Ist cool, da versenke ich gerade so ein bisschen meine Zeit drin. Klingt echt spannend, ey. Ja, und in dem Zusammenhang, da, wenn du sowas spielst, weil du sowas macht sich immer richtig geil, in zu zweit zu spielen oder zu dritt oder zu viert, so. Das ist halt richtig nice und sowas hätte ich dann Bock mal zu streamen oder zu, oder also mit dir, aber du brauchst einen ordentlichen Rechner und einen Lechner und ja, mal wieder ein bisschen der Pixel Assassine zu füttern, mal wieder ein bisschen Content zu produzieren für den YouTube-Kanal, der ja eigentlich brach liegt. Deswegen habe ich das gerade so eingebracht. Deswegen, ja. So viel also Echo, das soll was Eigenständiges bleiben. Echo gibt's auch schon eine ganze Weile, ist aber noch under Construction quasi, aber super spielbar. Also ist eine Beta oder was? Na, kommen immer noch mehr neue Features rein und so und noch mehr Skill Trees und macht richtig Spaß. Ist cool. Ich bin momentan mit Witcher 3 dermaßen... Wie ist denn da der Status? ...beschäftigt, also... Da haben wir ja erst letztes zu gesprochen, aber wie ist denn der Status? Oh, ich hatte zwischendurch so eine Phase, wo ich echt so ein bisschen resigniert habe schon. Ich gedacht habe, jetzt machst du die Story erstmal fertig. Sonst kommst du überhaupt nicht mehr voran, gefühlt so. Ja. Und ich habe die Story fertig, die Hauptstory. Bin ich jetzt durch quasi, ein bisschen durchgerusht auch, muss ich sagen, jetzt zum Ende hin. Weil ich einfach erstmal dieses Kapitel abschließen wollte, quasi erstmal gucken, wie es ausgeht. Und war mit dem Ausgang natürlich auch sehr unzufrieden. Am Ende habe ich dann echt geärgert, dass ich so durchgerusht bin. Ja. Weil ich ein paar Sachen echt ein bisschen verkackt habe, so die mich sehr geärgert haben. In dem Sinne war ich da sehr unzufrieden am Ende. Schade. Das kann ja natürlich das halbe Spiel versauen. Ich habe da eigentlich richtig scheiße gespielt am Ende. Ne? Oh nein, Peter. Und einige Sachen dann noch verpasst, wo ich dachte, oh fuck, das hättest du noch vorher machen müssen. Jetzt geht das alles nicht mehr. Ja, so. wie ich mit dem König Regis, nicht Regis. Den musst du ja umbringen. Rodanis, oder nee, wie heißt der? Ja, den wurde diese König. Den sollst du ja umbringen, aber das habe ich nicht gemacht. Und deswegen verfolgen die weiter. Das habe ich zum Beispiel auch vermehrt. Ich habe so gedacht, das habe ich irgendwann mal angefangen, diese Quest und sowas. Und dann kamen diese ganzen Pläne auf und sowas. Ja. Und dann haben die sich getroffen und alles. Und gedacht, gut, alles klar, machst du später fertig. Das hat ja dann auch erstmal, das lief so an. Und dann hieß es erstmal, ja, es geht später weiter, so ungefähr. Dann habe ich gedacht, gut, das machst du später fertig. Und dann bin ich so ein bisschen durch die Story durchgerusht und habe gedacht, ach du Scheiße, das hast du jetzt vermehrt. Habe ich dann auch erst im Abspann ist mir wieder bewusst geworden, habe gedacht, ach Kacke. Ich habe mich einfach geweigert, den umzubringen, den König. Ach so. Ja. Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Kannst du gar nicht mehr erklären, warum ich das... Ich wollte halt einfach keinen König, den nicht umlegen. Der hat mir eigentlich nichts getan. Wahrscheinlich war ich da zu wenig in der Vorgeschichte. Ich habe das nicht mit der Verfolgung in Verbindung gebracht. den König nicht so richtig mit der Verfolgung von den Leuten in Verbindung gebracht. Ja, die Sachen zumindest, der ist größenwahnsinnig und sowas, ja, ja. Und tickt nicht mehr richtig und sowas. Ja, der andere, der dagegen spricht, hat irgendwie auch gute Argumente gehabt. Ja, das sind echt. Weißt du? Ich habe das Gefühl, in der Witcher 3 Welt bist du eh nur von Idioten umgeben irgendwie so, was ohne Mist. Also ich habe da manchmal wirklich, das spricht wieder für Storytelling, es spricht auch für Storytelling, dass ich mich am Ende so geärgert habe einfach über das Ende. Ja. Ich habe mich da manchmal so geärgert über Leute, so aufgeregt, was ist denn das für ein Arschloch einfach? Hab gedacht, wann kann ich den umbringen, echt ohne Mist. Ja. Also gab es einige Leute, wo ich gedacht habe, ey, die haben es nicht verdient. Und ich finde es auch gut, dass du oftmals auch die Möglichkeit dazu hast, bestimmte Sachen da durchzuziehen. Jetzt mache ich gerade so ein bisschen Nebenquests und sowas, die ganzen Hexer Aufträge. Hast du den Hexerauftrag mit dem Witcher nun gemacht? Mit was? Mit dem anderen Hexer nun gemacht. Den Hexer. Mit dem von der Katzenschule? Ja. Ja. Hast du ihn gelegt? Da habe ich echt mit mir gerungen. Ich habe ihn gelegt. Da hab ich echt mit mir gerungen und habe so gedacht, eigentlich müsstest du ihn umbringen, so, gell? Ja, wie war das nochmal? Der rächt sich eigentlich nur, weil sie ihn nicht bezahlt haben oder so. Ja, die locken den auch in der Falle in der Scheune. Also sie wollten ihn nicht bezahlen, haben ihm was anderes gesagt und sowas. Und dann habe ich echt so gedacht, der war dann eben auch schwer verletzt und sowas, habe ich gedacht, eigentlich hat er seine Strafe schon so halb bekommen, so ungefähr, gell? Im Endeffekt waren es auch die Dorfbewohner, die ihn eigentlich verraten haben in dem Sinne, gell? Also eigentlich ging es wieder gegen Anderlinge. Und dann habe ich mir gedacht, gut, man kann mal ein bisschen überreagieren, also Dorf mal abschlachten, das kann schon mal passieren. Gell? Und hab gedacht, gut, lässt ihn gehen. Echt krass, Ich hab wirklich gelegt. Ich hab wirklich gedacht, ich müsste es umbringen. Aber irgendwie habe ich so gedacht, Witcher sind so selten in der Welt und sowas. Und eigentlich kannst du ihn auch wieder so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn es eigentlich ein Riesenarschloch ist. Gell? Für das, was er getan hat, ich habe ihn echt leben lassen. Ich habe dann gedacht, ach nee, fuck it. Mal gucken, was sich da draußen noch entwickelt. Vielleicht kommt noch irgendwas dadurch. Das weiß ich nicht. Kann durchaus passieren. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt auch alles erst nach der Hauptquest eigentlich gemacht. Also eigentlich hat's was sagst du zu Skellige? Skellige finde ich ganz geil. Also die Welt einfach. Ich finde es geil, dass das einfach so eine schöne Wikingerwelt ist. Dass du so viele Berge hast. Also da gibt's unheimlich viele Ecken auch. Wo ich manchmal dachte mit der Karte, wie kommst du da hin? Selbst mit Karte. Ich gedacht habe, welchen Weg musst du jetzt nehmen, um da hochzukommen? Manchmal sind Wege auch nicht verzeichnet und sowas, wo du dann durch Quests über den richtigen Weg hinkommst oder sowas. Manchmal bin ich durch Zufall auf irgendwelche Berge hochgeklettert. Ich dachte einfach nur, der Weg geht drumrum oder sowas um den Berg und plötzlich bin ich den Berg hochgelatscht und habe dann Ort der Macht entdeckt oder sowas. Ja, gell? Und habe gedacht, wie geil ist das jetzt, gell? Dass da einfach sowas ist. Und du hast natürlich auch, das Interessante ist, du hast einerseits diese Höhen und du hast aber gleichzeitig diese Tiefen auch in der Wasserwelt. So, also du hast da ganz tiefe Gräben und sowas. Also eine unheimlich mysteriöse Welt, die mir eben auch zum Großteil immer noch verborgen ist, weil ich einfach irgendwann so ein bisschen leid war, diese ganzen Fragezeichen aufzudecken. Ja. Und deswegen habe ich die Story durchgespielt und habe eigentlich da in Skellige so gut wie nichts aufgedeckt. Also da sind noch, also vor allem auf dem Wasser, ganz viele Fragezeichen noch offen. Ja. Die Inseln mache ich gerade so nach und nach so und jetzt muss ich mich mal ein bisschen mit dem Boot auf die Fahrt begeben. Ja, da musst du halt auch Blauwal dann haben, gell, irgendwann. Also den Trank, Blauwal heißt der. Ach so. Der, weiß ich gar nicht, ob ich den habe. Der verlängert deine Fähigkeit, ohne Luft, also unter Wasser zu bleiben einfach. Mhm. Ist ganz praktisch. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit viel mit Alchemie rumgemacht, weil ich einfach da mal alles so fertig brauen wollte und sowas, so die ganzen Öle, dass ich die alle auf Maximum habe. Ja. Ich habe immer ganz viel Augenmerk auf die Meister, auf die Rüstung und so. Und habe ich immer ganz viel drauf verwendet, weil ich habe zum Beispiel die Hexerausrüstung von der Katzenschule sehr viel benutzt. Mhm. Das ist so eine leichte Rüstung, aber die ist halt, die bufft dich halt kampfmäßig sehr, sehr gut. Also ich bin halt eher so der Kampfhexer gewesen, nicht so der Zeichenhexer. Das muss ich sagen, das habe ich zum Beispiel so gut wie gar nicht gemacht. So also alle diese Schulrüstungen suchen und so, das ist schon richtig nice. Ja, das habe ich jetzt erst diese ganzen Schatzsuchen noch nachgeholt, da alles geholt, was ging. Ja, muss man gucken. Ich habe mit dem Schmieden eigentlich gar nicht so viel gemacht, muss ich echt sagen. Ich habe meine Armbrust geschmiedet, ein paar Explosionsbolzen und sowas, aber sonst nur mal, als mein Rüstungsteil besser war, ein einzelnes habe ich das mal geschmiedet und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Und die sehen halt badass aus auch. Ja? Ja. Die sind nice. Da gibt's auch noch die Manticore-Rüstung. Hm. Das ist so eine kleine Hommage auf auf Witcher 1, da hat er das quasi die ganze Zeit an. Mhm. Ja. Ich meine, das ist recht schmieden. Verwese mir. Ist natürlich bitter, gell? Mhm. Aber das zeugt halt auch wieder von einem guten Charakter. Mit dem Charakter, den du kaum Zeit verbracht hast. Mhm. Und aber trotzdem findest du es scheiße, dass er drauf geht. Ja, klar. Ja, super gut. Super gut. Absolut kecke. Kecke. Für wen hast du dich entschieden? Triss oder Yennefer? Das ist der nächste Grund, warum ich unzufrieden bin. Für keinen. Ich hab's voll verkackt. Wie im echten Leben. Oh, scheiße. Ey, ohne Mist. Ey, ich hab alles falsch gemacht, gleich was ging. Meine gut, dass ich Yennefer nicht wollte, das war mir von Anfang an bewusst eigentlich. Also die hat mir irgendwie so vom ganzen Typ nicht zugesagt. So, also die ist schon interessant und sowas und irgendwie war die mir zu Domina-mäßig irgendwie. Irgendwie war die mir übelst unsympathisch. Ja. So, und mich hat es auch richtig aufgeregt, dass die in der Story so einen hohen Stellenwert hatte. Also es hat mich richtig genervt, wenn man gedacht hat, Triss, wo bist du? Triss, komm mal wieder her, es ist gerade so eine triste Stimmung. Und, eine triste Stimmung. Bei Triss weiß ich gar nicht, warum ich es verkackt habe, ganz ehrlich gesagt. Ich hätte wahrscheinlich... Hast du aufs Boot geschickt oder was? Ich habe so aufs... Na, du hast ja... Genau, wenn die mit dem Boot wegsegelt, hast du ja die Möglichkeit... Hast drei Auswahlmöglichkeiten. Genau. Das oberste ist, ich liebe dich. Das zweite ist, bleib bei mir. Und das dritte ist, glaube ich... tschüss. Tschüss, wir sehen uns nie wieder so. Mach's ungefähr. Gut, ihr Trottel. So. Und die sagt ja noch, wo die hinsegelt. Und da habe ich gedacht, gut, für Liebe ist es noch nicht so weit... Und hab das zweite genommen, hab gedacht, damit hältst du dir die Tür erstmal offen und erstmal gucken, was passiert und dann triffst du die wieder. Ich hab keine Option mehr. Die hat mir nur geholfen am Ende in der Schlacht und alles und war dann bis zum Ende an meiner Seite und ich hatte aber keine Option mehr mit der irgendwie. Oh Peter, das ist wirklich super scheiße. Ja, es ist, also wenn ich... Es war richtig bitter, ey. Wenn ich wirklich eine wollte, dann bin ich auch voll. Also ja. Da bin ich voll, also bin ich 100% gegeben. Und ich, wir sehen uns. Nee, bleib bei mir. Ja, das ist doch so ein unterschwelliges, ich habe Gefühle eigentlich für dich. Mhm. Das hat mich ein bisschen geärgert, ohne Mist. Bei Yennefer war ich knallhart, da gibt's ja diese Quest, wo es darum geht, diesen Band diesen zu brechen. Djinn. Und dann sitzt du ja wirklich da auf dem Berg da und denkst dann so, und es ist wirklich romantisch und sowas und sie gesteht dir eigentlich noch ihre Gefühle und sagt so, ja, für mich hat sich nichts verändert und sowas. Und da war ich echt cold und habe gesagt, tja, Yennefer, für mich ist der Zauber vorbei. Und es hat mir dann auch echt leid getan, gell? Ja. Aber ich habe gedacht, ich muss ihr meine Gefühle offenbaren. Ich kann sie halt nicht leiden. Also hast du logischerweise auch nicht diese Quest mit diesen komischen Figuren gemacht, oder? Von Triss. Weil die fehlt mir noch. Die ist ja dann weg. Wenn die weiter bei dir bleibt, kriegst du die. Oder wenn du irgendwie wenn du mit ihr zusammenkommst, dann kriegst du die und kannst die machen. Mhm. Irgendwie so war das doch, keine Ahnung. Ja, mir fehlt ja noch eine Quest. Bei mir, das war quasi danach war es vorbei. Ich hatte keine Interaktionsmöglichkeiten mehr. Also auch auf dem Boot konntest du nur fragen, na, wie geht's dir? Und bist du wieder zurück nach Novigrad oder sowas? Und dann sagt sie, ja, und so. Und ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich nicht erfreue über deinen Anblick, so ungefähr. Also da kam immer noch so ein leichtes Flirty-Verhalten rüber, aber ja. Ich hatte keine Option mehr. Keine Option. Fuck. Ja. Das war der nächste Grund, warum ich mich richtig geärgert habe am Ende. Gedacht, du, jetzt erzähl mal, wie war es Ende? Jetzt. Im Allgemeinen jetzt. Fuck. Was jetzt? Was willst du wissen? Was willst du wissen? Also, die Leute werden weiter verfolgt. Ja, genau. Du hast keine Olle abgekriegt von den beiden. Genau. Hast du wenigstens mal eine von beiden ordentlich oder wenigstens beide mal ordentlich reingelunzt? Auch nicht. Wann denn? Ich habe mit allen anderen geschlafen, die möglich waren. Also jede Nutte habe ich mitgenommen und wirklich, um mal zu sehen, wie es ist, einfach so, man muss ja in der Form bleiben. Und ich habe wirklich jede Hure mitgenommen, die da war. Und habe wirklich hier mit Kera Metz und danach ist sie getötet. Was war so bitter eigentlich? Und am Ende hat die mir dann auch gefehlt in der Schlacht. Ich konnte ja, das war auch sofort gescheitert, die Quest. Da war ja auch Dijkstra bei dir nicht da. Stimmt, ja. Weil du den König nicht umgelegt hast. Genau, der hat dann auch seinen Dienst verweigert. Mhm. Leto hatte ich natürlich an meiner Seite. Den hatte ich nicht. Wie gesagt, ich habe da... Werner und Roche hat wahrscheinlich auch mitgeholfen. Genau, da waren wir dabei mit Wes. Mit der Ollen, ja. da fand ich auch geil, die waren sehr unerfreut, Leto zu sehen in meinem Team. Das fand ich vom Storytelling sehr geil. Mhm. Weil du kommst an quasi und die begegnen sich und sagen so, was macht der hier? Der hat einen König umgebracht, so ungefähr, gell? Das ist der Königsmörder. Was macht der an unserer Seite? Mit dem können wir eigentlich nicht zusammenarbeiten, so ungefähr. Da habe ich schon gedacht, oh, jetzt kippt die Stimmung, gell? Das wäre aber geil gewesen, hätten die Balls gehabt. Nee. Da habe ich echt gedacht, jetzt kommt noch Meuterei oder sowas. Und du hättest dich noch positionieren müssen, und dann wäre noch ein Kampf entbrannt oder so eine Scheiße. Aber das wurde dann auch relativ leicht abgetan. Also die haben dann gesagt, ja, okay, wir müssen ihn jetzt nicht mögen und sowas, gell? Also wir können ihn nicht leiden, ist kein Geheimnis. Wir werden dir helfen, Geralt. Aber wir kämpfen nicht an seiner Seite, so ungefähr. Also teil uns so ein, dass wir nicht mit ihm an einer Seite kämpfen müssen, weil sie natürlich die Sorge haben, von ihm dann in den Rücken gestochen zu werden, so ungefähr. Gell. Das fand ich sehr stark vom Storytelling. Also, das hat mir sehr gefallen. Ja, wie gesagt, das Ende war sehr unbefriedigend. Ich hatte keine Frau, die Leute wurden weiter verfolgt. Ciri ist draufgegangen. Radovid lebt immer noch. Radovid heißt der, glaube ich, gell? Die Arschgeige. Arschgeige von König. Genau, Ciri ist draufgegangen. Ins Eis gegangen quasi. Hat sich der Kälte gestellt sozusagen. Ne? Ja. Alter Peter, das ist ja wirklich richtig. Das war so kacke, fast das schlechteste Ende, was er haben konnte, so ungefähr, glaube ich. Ja, das war das Schlechteste. Eigentlich schon. Alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Peter. Ach, das war so richtig bitter, ey. Also ich habe nicht so versucht, badass-mäßig zu sein, für mich ist Geralt halt so diese tragische Figur, so dieser Gefühllose, der aber trotzdem versucht, seine Menschlichkeit zu bewahren, der dann aber trotzdem eher versucht, das mit menschlichen Zügen Sachen zu erreichen und vielleicht nicht auf einer Gefühlsebene, weil er das ja nicht kann, sondern eher durch, du kannst ja dir denken, wie ein fühlender Mensch, so eher so durch falsche Empathie, eher durch Intelligenz die Sachen zu lesen. Mhm. So, ich wollte halt auch einfach, dass Geralt ein positiver Held ist und kein dämlicher Haut drauf, der alles wegschnetzelt, was mal Ersatz gegen einen sah. Ich meine, ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich so auf der Seite, was so, also mein Ziel habe ich in dem Sinne erreicht, dass ich wirklich, das klingt gerade wie so ein Business-Gespräch, wie so eine Auswertung von so einem Vortrag. Ich habe mein Ziel erreicht in dem Sinne. So, Hospitation, heute bei die Dorfschönheiten. Und in dem Sinne, ich habe schon mein Ziel, also bei der Linie bin ich mir treu geblieben, dass ich wirklich so den Monstern oder den Leuten, wo ich denke, die werden zu Unrecht verfolgt und sowas, denen habe ich eigentlich immer geholfen. Also ich habe so den Succubus da, Novigrad geholfen. Also vor allem Novigrad habe ich eigentlich fast alle gehen lassen. Die Anderlinge waren quasi. Den Doppler habe ich geholfen und sowas. Ja. Und ich fand es auch nochmal geil, in Skellige gibt es ja dann auch so eine Quest, wo sie dich in eine Falle locken. So mehrere Monster in dem Sinne oder Anderlinge, wo dann so ein Göttling dabei ist, ein Doppler, ein Werwolf. War irgendwie für mich so ein bisschen Suicide Squad, wie die dann dastehen auf dem Felsen am Ende dann auch. Und da fand ich geil einfach, da war so ein bisschen dann so die Abrechnung für alle meine Taten so ein bisschen an dieser Stelle, weil da sagen sie dann, du bist ein Hexer, du tötest Wesen wie uns, gell? Warum sollen wir dir glauben? Und dann hatte ich plötzlich, bam, hier 6, 7 Auswahlmöglichkeiten, ich hab den gehen lassen, bam, bam, bam, gell, so, da konnte ich dann wirklich auswählen, den habe ich geholfen, dem Monster habe ich geholfen, das, jenes, welches und konnte die quasi wirklich überzeugen, dass ich eigentlich ein guter Hexer bin, außer der Werwolf, das war eine Arschgeige. Der wollte mich trotzdem bekämpfen. Ja, der hat trotzdem gekämpft, ja. Aber fand ich einfach geil, dass da nochmal so ein bisschen einfach so dieses Feedback kam, so nach dem Motto, hier, das und das habe ich getan, für die Wesen, die anders sind oder verfolgt werden eigentlich. Ja. Gell? Wie fandst du die mit dem Werwolf, den du da von dem Fluch befreien musst? Auf Skellige. Irgendwie habe ich das auch verrafft. Das ist eine Quest, die noch offen ist zum Beispiel. Der so unsterblich ist, der immer wieder geboren wird, gell, in diesem Garten. In diesem komischen Tempel. Ja. Und irgendwie habe ich diese Quest nicht gelöst. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder was. Das habe ich nämlich auch mit einer Schatzsuchen-Quest, die ich nicht mehr abschließen kann. Da finde ich nichts mehr unter Wasser quasi. Also ich kriege keine Option mehr, da was zu finden. Ja. Irgendwie ist die nicht abgeschlossen. Mit dem Werwolf, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verkackt habe oder sowas, da steht bei mir nur noch da, erlöse den Werwolf von seinem Fluch oder sowas, oder befreie ihn von seinem Fluch. Und ich habe nach meiner Meinung da alles getan in dem Garten. Ich muss da wahrscheinlich auch in diesen Tempel, ich muss da nochmal zurückkehren, glaube ich. Na, ich glaube, Ema, du musst ihn auf jeden Fall Ema legen, gell? Einmal, genau, habe ich auch gemacht. Und da sammelst du doch Fleisch von dem einen. Da sammelst du Fleisch von dem einen und da geht ja das Rätsel irgendwie. Er muss sich selber essen und so. Ich habe ihn einfach umgelegt. Ich habe dann irgendwie endgültig irgendwie, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie kannst du ihn auch befreien, indem du dem sein eigenes Fleisch gibst oder so und den dann damit fütterst. Du musst ihn ja erstmal legen, dann legt er sich auf den Boden, ist quasi verwundet und dann kannst du ihn entweder einen Gnadenstoß geben oder ja, so. Das war auch so eine verwirrende Quest für mich. Aber die ist mir halt im Nachhinein immer noch in Erinnerung. Sehr gut. Ich muss sagen, also was ich sehr gefeiert habe, welche Quest. Willkommen zum Richard Reifold. Ja. Jetzt sind wir einmal drin, komm. Na klar. Let's get it on. Ich habe sehr gefeiert, diese Quest mit dieser Höhle auf Skellige, diese Höhle der Illusion oder wie die hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, da rennst du mit ein paar Skelligern rein und der eine ist, glaube ich, so von einem Jahr sogar der Sohn. Du musst ja dann entscheiden, wer die Nachfolge antritt. Ja, genau, ne? Wer die Nachfolge antritt. Und das ist ja auch ein mögliches Ende, was auf Skellige passiert. Ach ja. Also das wird ja im Abspann mitgenannt. Das überlege ich gerade. Das wird im Abspann mitgenannt, was aus Skellige wird. Im großen Abspann. Ja, doch, da kam auch was, ja. Ja. Ich war so enttäuscht von allem. Moment, ich habe diesen Abspann auch nur so halb wahrgenommen und habe gedacht, oh, scheiße, alles falsch gemacht. Diese Quest fand ich auf jeden Fall geil, weil einfach ich finde das geil, wie so diese Ängste aufgegriffen werden und dann wird auch noch, das fand ich ganz stark, einfach, fragen sie auch noch, Geralt, was ist deine Angst, so nach dem Motto, und er sagt, ein Hexer fürchtet sich vor nichts. Zack, kommst in den nächsten Raum, in die nächste Höhle rein und zack, kommt wilde Jagd, gell, kommt ja der Chef. Der Chef. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall tritt er gleich auf den Plan und denkst so, alles klar. Hexer können sich also doch vor was fürchten, gell, und er hat natürlich die große Furcht vor der wilden Jagd. Das fand ich ultra stark, einfach so erzählerisch auch, so wie das kam, so hast wirklich... Das ist so geil inszeniert gewesen, einfach auch so, wie es plötzlich kalt wird in der Höhle, so, und denkst auf einmal... Okay, Geralt, du hast doch ein bisschen Schiss vor der wilden Jagd. Ja, gell? Ja, die sind halt auch so super. Die werden halt auch als so nice mächtig dargestellt halt. Die haben auch fette Rüstungen, ey. Die sehen halt auch krass aus. Weil da muss ich eben sagen, vom Endboss war ich echt enttäuscht. Also der war für mich, also. das ist halt leicht, gell. Aber ich fand die anderen beiden stärker, da seine linke und rechte Hand. Ja. Muss ich ehrlich sagen, gegen die hatte ich mehr Probleme. Meine gut, ich war am Ende auch verdammt aufgepumpt mit allem möglichen, mit Mutagen und alles. Und natürlich habe mein Quen-Zeichen auch extrem gepusht und sowas. Gell. Dadurch hat er mir eigentlich auch so gut wie nichts abgezogen. Gell. Ich muss auch sagen, so vom Movement eigentlich, das war mehr das, was mich enttäuscht hat. Also ich habe den so durchschaut nach kurzer Zeit. Also meine gut, es war generell so bei den ganzen Bossen, das war alles First Try. Also ich bin da echt nie gestorben bei einem Boss oder bei irgendeiner Hexerjagd. Mir geht es doch weniger um die Challenge irgendwie oder sowas. Ich muss echt sagen, von dem war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Der war für mich nicht episch genug oder nicht stark genug. Ich habe gedacht, da kommt wirklich noch was. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. Jetzt kommt noch irgendein Überboss oder noch irgendein Wesen. Phase 2. Ja, wirklich, ohne Mist, so Metal Gear Solid, Liquid, du lebst noch. Snake. Enfant terrible. Ich bin dein Bruder. Sie haben dich zum Hampelmann gemacht. Wen hast du zum Jarl gemacht? Ey, ich überlege gerade. Jarls! Da muss ich so oft dran denken, ey. Ja, ohne Mist, das ist auch sowas, irgendwie, das habe ich auf Skellige habe ich auch ganz viel lieben lassen. Ich glaube, ich habe den Karl. Also wird das schlechte Ende. Ja, genau. Ich habe im Prinzip alles falsch gemacht. Wird ein Kriegstreiber unterstützt. Ich bin da wirklich in Skellige auch übelst durchgerannt dann auch. Ich wollte einfach nur fertig werden. Ich habe auch noch ganz viele Nebenquests offen in Skellige. Ich bin nämlich jetzt gerade in Skellige wieder unterwegs, bevor ich an die DLCs gehe quasi. Die traue ich mich nämlich noch nicht ran. Peter, ey, das ist schade. Das ganz ist bitter. So viel, ganz so bitter. so viel auch Belohnungsgefühl, ja. Mhm. Du wirst ja dann einfach belohnt, ja. Bei mir ist Skellige zu einer neuen Blüte gekommen durch die Jarl-Olle. Und der einzige Wermutstropfen ist halt, dass sie in Novigrad halt weiter verfolgt werden. Und, aber sonst habe ich eigentlich an allen das positive Ende gekriegt. Mhm. Du kannst ja bei Ciri, kannst du ja entweder sie geht in Schnee, sie macht irgendwie weiter oder so. Und ich bei mir ist sie eben selber Hexerin geworden. Da habe ich auch voll verkackt. Die ist dann reingegangen. Ich habe gedacht, warum? Warum gehst du da rein? Und dann habe ich aber auch gedacht, vielleicht ist das Opfer wirklich nötig, um die Kälte endgültig zu besiegen, habe ich dann gedacht. Ich habe gedacht, vielleicht kannst du dich damit ein bisschen trösten, aber eigentlich war ich echt bitter enttäuscht wieder. Und ich weiß nicht, diese Abschlusssequenz mit Geralt, ist das normal im Spiel, dass diese letzte Mume noch, die Jagd auf die letzte Mume, kam das nur bei mir? Ich glaube, das ist so. Also diese Endsequenz ist wirklich offiziell so. Ich muss jetzt mal überlegen. Was machst du denn da? Du rechnest quasi noch ab, ne? No. Und dann kommen alle Monster, so nach dem Motto, verschwören sich alle Monster gegen dich, kommen plötzlich alle möglichen Monster gerannt und du besiegst die und dann sitzt du am Ende drinnen in dieser komischen Mühle, Scheune, was das auch immer ist und findest quasi Ciris Anhänger wieder von der Wolfsschule und er trauert dann einfach nur noch und die ganzen Monster kommen reingekrabbelt. Ich glaube, das, nee. Das war wahrscheinlich echt, weil ich so das bitterste Ende hatte. Ich glaube, das ist, je nach Ende hast du andere Sachen am Schluss. Also bei mir saß er am Ende einsam in dieser Scheiß, deswegen tut's mir einfach so leid, wie dieses Spiel zu Ende gegangen ist. Er sitzt am Ende in dieser scheiß Scheune da drin, die in diesem Buckelsumpf war, und findet ihren Anhänger wieder und setzt sich hin, zieht diesen Anhänger und startet nur noch diesen Anhänger an und die Kamera fährt raus also und du siehst, wie die ganzen Monster kommen und reinkrabbeln quasi, die ganzen Ghule und alles, und kommen alle, um ihn zu holen quasi. Nee, ich glaube, die Enden sind jene, also die letzten, quasi die Abschlussquest, so, die verläuft immer anders. Nee, da die war ist ich, bei jedem Ende anders. Ach, da war ich ultra unzufrieden, ey. Ich war froh, diese Mume noch, ich habe echt gedacht, das ist jetzt Ende. Ich werde gerade ein bisschen melancholisch auch dabei, wenn ich drüber nachdenke. Ey, guck mal, was das Spiel in dir auslöst. Mir tut das so richtig leid. Ey. Ich habe richtig gedacht, ey, so ein Scheißende. Musste es so kommen. Ja. Ey, was habe ich falsch gemacht? Und das meine ich, dass dieses Spiel für Emotionen auslösen kann. Mist. Das hat mich so geärgert. Super stark. Also ich habe richtig gedacht, ey, ich spiele es nochmal. Also dieses... Einfach um diesen... Also ich werde es nochmal auf ultra hart spielen, einfach wegen der Trophäe auch. Machst du es gleich als NG Plus, oder? Kann man das? Kann man den Schwierigkeitsgrad dann skalieren im NG Plus? Du kannst jederzeit skalieren, du kannst auch so auf ultra hart stellen. Mit Menü. Mhm. Okay, hab ich nicht. Wenn du jederzeit machen kannst. Nie gecheckt. Kannst du halt als New Game Plus das Ganze nochmal machen. Kannst du noch ein bisschen ausmaxen und so. Mhm. Und... Ja, jetzt kommen noch zwei richtig schöne DLCs auf dich zu. Nee, wirklich, also ich weiß, deine Motivation ist gerade nicht so. Ich trau mich gar nicht dran, weil ich das Gefühl habe, dass wieder alles in Scheiße endet. Hearts of Stone hat eine tolle Geschichte. Die haben alles eine tolle Geschichte, alle beide. Mhm. Toll. Ich trau mich nicht dran, weil ich das Gefühl habe, ich reiß wieder alles ein. Aber... Wie gesagt, es ist ein geiles Game, ohne Mist. Es ist richtig ärgerlich bitter, dieses Ende. Also diese Ziri-Sache, die wird furchtbar. Du hast ja bevor so dieses Finale wird ja eingeleitet von, du findest ja dann Ciri. Und das wird ja dann eingeleitet von viel, auch von ein paar Quests mit Ciri. Und da kommen ja auch immer Gespräche mit Ciri. Mhm. Und je nachdem, wie du dich da teilweise entscheidest, da sind die in irgendeinem so Untergrundlabor oder so, ich weiß nicht mehr genau was, in so einer, von irgendeinem Magier oder so. Ja, bei dem Elfen bist du dann in der... Genau, bei diesen, der Höhle. Der Armer mit der Maske je nach, da ist ein Gespräch und je nachdem, wie du dich da entscheidest, wie du mit dir umgehst oder wenn in anderen Situationen mit dir umgegangen bist, je nachdem bestimmt sich halt das Ende, gell? Also ich muss auch sagen, ich habe oftmals dumme Blicke bekommen von den Frauen. Also ich habe fast immer das Falsche ausgewählt. Also das siehst du denen auch so richtig an. Also Yennefer, die hat manchmal hier so richtig blöd geklotzt und so nach dem Motto, hä, was ist mit dir los so ungefähr? Gell? Da habe ich mal gedacht, ach, kannst du mich mal. Das nächste Mal lege ich noch den König, würde es aber genauso nochmal spielen. Mhm. Ohne Scheiß. Bloß halt, dass ich halt mal die Frau wechsle, aber sonst. Dass ich mal die Frau wechsle. Ja, ich. Alter, ey, das hat ja auch noch. Oh, ich merke gerade, dein Ende hat ja auch noch. Ich würde es beim nächsten Mal so spielen, dass ich eine Frau bekomme. Hat ja auch Auswirkungen auf den DLC. Auf den DLC, ja, der Toussaint spielt. Hat ja auch darauf noch Auswirkungen. Scheiße. Ich glaube, ich fange gleich neu an. Ohne Spaß hat doch, also. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Ich vegetiere nur noch dahin in diesem Spielstand. Ich habe echt überlegt, ob ich mir noch so ein paar Saves aufhebe und sowas, so kurz vorm Ende, um da noch mal ein paar Entscheidungen zu sehen, ob ich was noch ändern könnte, groß, so grob. Ah, jetzt habe ich alles schon wieder überspeichert. Ja, du warst halt konsequent. Ich habe mir dann gedacht, fuck it. Jetzt fuck ist it. Es so und stirbst halt einsam. Ja. Vor allem danach habe ich auch so gedacht, wirklich nach dieser Abschlusssequenz habe ich gedacht, dann geht's ja weiter, dann kannst du ja trotzdem weiterspielen. Da habe ich so gedacht, warum? Geralt ist eigentlich tot. Was soll das jetzt? Das ist eine Farce. Das ist eigentlich habe ich ihn umgebracht mit meinen Händen am Controller. Gell? Eigentlich ja. Ist es eine Farce, jetzt diesen respawned Geralt wieder zu spielen, so ungefähr. Gell? Eigentlich habe ich ihn sterben lassen einsam. Ja, also so viel zu den schlimmen Themen des Hexers. Das ist wirklich, wirklich bitter, ey. Naja, gut, aber dafür hat's ja für dich nochmal einen krasseren Anreiz, das wieder zu spielen. Wie lange hast du jetzt dran gespielt? 1,5 Monate? Bestimmt, locker. Ich bin noch lange nicht. Ja. Am Ende. Ja, das nächste Mal würde ich auch nicht wieder alle Fragezeichen suchen. Wahrscheinlich. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich es überhaupt noch mache, weil eigentlich es lohnt sich teilweise auch gar nicht. Also alles, was ich brauche, habe ich eigentlich so. Na, höchstens wählen Novigrad würde ich klären und dann ist die gut. Die sind, also außer die oberste Ecke, diese DLC-Gebiet ist oben rechts so auf der Karte. Da ich jetzt ein bisschen angefangen, merke schon, die Monster sind natürlich heftiger dort wirklich. Also auch die Raubritter und sowas, das ist schon alles nicht ohne. Also Da kämpfst du schon ein bisschen länger. Hab dann gedacht, nee, es lässt du jetzt erstmal, bevor du das jetzt clearst, diese Ecke. Fängst du lieber dann erstmal mit der Hauptstory an, wahrscheinlich kommst du eher an diese ganzen Punkte noch so ein bisschen halb. Ja, du bist halt da in dem DLC auch viel in der Region unterwegs, deswegen. Ja, mal gucken, wie es beim nächsten Spiel wird, ey. Ja. Ich habe echt schon überlegt, es jetzt erstmal liegen zu lassen und so ein bisschen die Wunde verheilen zu lassen, so ungefähr erstmal so ein bisschen Gras drüber wachsen zu lassen. Geralt, schaut dir unbedingt noch Toussaint an, also vorher noch. Also ich finde, dass du kommst da das erste Mal aus einem abgefuckten Kriegsgebiet, sag ich mal, was ja Velen ist und Novigrad, der auch ein bisschen so ein Sündenfuhl ist, der so ein bisschen, wo Leute verbrannt werden und so ein Kram, kommst du halt in so eine shiny, heile Ritter, heile Welt mit Rittern und Gauklern und Volksfesten und irgendwelchen Herrschern und Weingütern. Das ist halt, es macht Spaß, das ist schön. Das ist mal ein schöner Kontrast. Mir fällt auch gerade noch ein, auf Skellige hat mich ein bisschen genervt. Die auch und die Sirenen und sowas, die Arschgeigen. Die sind super scheiße, ja. Was mich richtig aufgeregt hat, ist so ein bisschen auch dieser Glaube von den Bürgern dort. Das ging mir richtig auf die Nüsse. Ständig ging es da um irgendwelche Traditionen und sowas. Ja. Du kannst doch nicht unsere Tradition brechen. Da habe ich echt auch ohne Mist, da habe ich fast jedes Mal gesagt, ey, fickt euch. wenn ihr jetzt hier eine Hand rührt, schlage ich euch die Hand ab und sowas. Weil die ging mir echt auf den Sack. Also es war, natürlich hat das so ein schönes Gefühl rübergebracht, so dieses bäuerliche, so dieser Glaube einfach, der dort so weit verbreitet ist und sowas, oh, das ist Schändung und sowas, das ist ein heiliger Ort und dies und das, gell. Und denkst du immer nur, seht ihr nicht, dass es gerade um wichtigere Sachen geht, gell, das ist ja nur Tradition und irgendwelche Werte zu wahren, gell. Die gehen mir echt auf die Nüsse. Da hast du ja auch das Game of Thrones Easter Egg verpasst. Egal, red mal im Game of Thrones Post Podcast. Ich hab, glaube ich, fast alles verpasst. Geil. Was ging? Geil. Nee. Im nächsten gut. New Game Plus wird alles Witcher. Besser. Alles meine wird Damen anders nächstes Mal. Stimmt, da war ja was. Alles wird anders dieses Mal. Einfach alles. Geht ja bald mit Theos weiter. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich mein Leid geklagt über einen Witcher. Dein Leid, Jagami. Und ja, das Ding ist halt, bei gibt's halt auch wieder unterschiedliche Enden, gell? Hm. Bei den ganzen, bei den DLCs. So. Gib dir Mühe, Peter. Nimm dir ein bisschen Zeit. Schleife ein paar schöne Runen. Da geht das, da geht alles klar. Ich versuch's. So. Teil 3. Jetzt gehe ich sehen. Und dann reden wir hier mal über heiße Flicks. Was ich sagen. Ich dachte, das Vorgespräch ist das Hauptthema. Ja, aber wann haben wir noch über Witcher gesprochen? Da brauchen wir keinen Witcher-Podcast mehr zu machen, weil jetzt Quatsch. Das war ja, wir haben jetzt das, die letzten Folgen so derbe drüber gesprochen. Das, ja, ich würde auch sagen, so der Witcher-Podcast bleibt aus. Da werden wahrscheinlich eh noch so ein paar Sachen nochmal im Nachhinein kommen. Also ich muss auch sagen, da waren so einige Quests wirklich, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Manchmal fallen die mir so plötzlich wieder ein und denke so, oh, das war schon eine coole Idee, einfach so eine Quest zu gestalten. Wie eben zum Beispiel mit dieser Höhle der Illusionen. Also das war echt eine Mega-Quest. Auch die ganzen Hexeraufträge machen auch echt Spaß einfach. Wie man so nach und nach so die Leute befragt und sowas. Das hat immer manchmal so dieses Leichenuntersuchen hat auch manchmal so richtig was von CSI, muss ich sagen. Ich musste mal ein bisschen an Horatio denken, der dann da steht am Tatort und sagt, was haben Sie gesehen? Und die Sonnenbrille abzieht und sich das Opfer genauer ansieht, die Wunden untersucht und sowas ist ja einfach auch in dem Witcher 3 Spiel viel drin gewesen, dass man auch mehrfach in der Story, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass man wirklich dann einen Leichnam hat vor sich liegen und den dann genauer untersucht, auf Spuren, auf Wunden, was hat's da mit auf sich, also da wurden für mich einfach auch so verschiedene Themen oder verschiedene Gebiete so aus der Popkultur angeschnitten, wo ich gemerkt habe, das haben sie einfach geil mit reingebastelt. Ich denke da auch nur so an diese Moby Dick-Anspielung, also die war auch verdammt lustig. Kannst du dich daran noch erinnern? Da gibt's so einen Kunden, der beobachtet die ganze Zeit aufs Gellige, beobachtet die ganze Zeit das Meer und wartet auf den weißen Wal. Stimmt, ja. Genau. Und dann quatschst du mit dem und in dem Moment taucht dieser weiße Wal auf. Da ist er im Hintergrund, der dreht sich ganz, der guckt da quasi von mir weg und im Hintergrund schwimmt der Wal vorbei. Und dann kannst du aussuchen, Zeit für eine Entscheidung, was sagen oder schweigen. Ich glaube, ich habe geschwiegen. Ich habe auch geschwiegen. Das ist halt stark. Also das Spiel ist toll. Das ist auch so fies, gell? So nach dem Motto, da ist er, du kannst ihm sagen in dem Moment, da kannst du so fies sein, einfach nichts sagen. Ja. Das fand ich einfach so geil. Da waren einfach so geile Anspielungen auch mit drin. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Also ja. Waren so geiler Kram. Das hatte ich gerade nochmal spontan. Dann hatte ich auch so viele Anspielungen so an die Popkultur. Ich habe es gerade gesagt, so Horatio oder sowas. Wenn du so die Leichen untersuchst, war es so ein bisschen CSI manchmal. Ja, so. Stimmt. Dann so, ja, gucken wir uns den Kopf an. Ja, die Spuren und das. Ja, nice. Ich muss sehr lachen. Ey, da waren so viele Sachen drin, wo ich müsste das nochmal spielen, mir richtig Notizen machen, woran ich musste an so viele Sachen denken, das war einfach geil. Was mir immer so ein bisschen, was mir halt auch immer doll in Erinnerung bleibt, sind so diese emotionalen Momente. Ich bin mal gespannt, wie du so eine bestimmte Szene, da geht's nochmal um Verwese mir, im nächsten DLC, also das ist ja chronologisch erst Hearts of Stone und dann Blood and Wine. Ist gut zu wissen. Die Reihenfolge ein bisschen einhalte. Ja, gut, das Blood and Wine hat ja ein höheres Level-Cap. Ja, ich bin über beide längst drüber. Ja, ist man auch, aber ich werde, wie gesagt, erst das eine, um dann diesen Kontrast zum, dass du den einfach von den unterschiedlichen Welten nochmal hast. Das ist nochmal sehr interessant. Okay. Also ich würde, wie gesagt, wirklich so vorgeben, wie sie erschienen sind. Also erst Heart of Stone und dann Blood and Wine. Naja, da werde ich mich nochmal durchkämpfen. Ja. Geil. Das wird. Also dazu später mehr. Genau. Meine Damen und Herren, wir eröffnen die Sektion der heißen Flicks. Und Peter, du hast von mir, eigentlich hättest du ja einen anderen Film kriegen sollen, und zwar Club Las Piranhas. Und meiner Meinung nach einer der besten deutschen Fernsehfilme, der jemals erschienen ist. Mit Habe Kerkeling und Angelika Milster. Wer ihn noch nicht kennt, bitte angucken. Das ist eine schöne Verunglimpfung von bestimmten Reisearten, sage ich mal. Ich sag nur, sei still, sind da nicht mal Leute verschwunden? Psst, was spinnst du? Es waren doch bloß ein paar. Nur solche Sprüche. Also es ist sehr verkopft, manchmal ein bisschen verkopft, finde ich, aber macht Spaß, und sind so viele, viele Verlinkungen in dem Film, die dann wieder später aufgegriffen werden in dem Film. Mag ich sehr, also große Empfehlung. Peter fand ihn nicht so gut, schade. Gut. Ja, keine Ahnung, ich war müde. Das war nach letzten Podcast, muss man dazu sagen. Das war auch heftig, ja. Das war ja auch der längste Podcast bisher, der Idole-Podcast. Waren fast 6 Stunden. Und es war echt hart, da über Billy Idol 5 Stunden zu sprechen. Und da habe ich Peter noch, habe ich die Blu-ray hingelegt, und da sagt er, Alter, was ist denn das? Ist das ein Porno? Das Cover ist halt wirklich nicht gut gelungen, muss ich sagen. Also wir haben noch eine DVD-Version bei meinen Schwiegereltern. Ich habe ja jetzt die Blu-ray-Version in der Hand. Da ist das Bild hier wesentlich besser, haben sie ein besseres Bild gewählt. Okay. Ich lese mal hier kurz vor. Robinson Junior. Eine frech erotische Filmkomödie, frei nach Robinson Crusoe. Also echt ein Klassiker von 76. Ein italienischer Film, der sogar in der DDR lief. Ne? Also der hat, steht auch extra groß mit rot drauf, mit der original DEFA-Synchronfassung. Also den gab es sogar im DDR-Fernsehen zu sehen, den Film. Also nicht im Kino, also im Kino gab es ihn richtig zu sehen in der DDR. Ja. Ich muss mir gerade die Hülle nochmal richtig angucken, die habe ich mir gar nicht so richtig angeguckt. Ja, sieht man so ein paar Szenen. Ich hatte ja heute auch eine End. Also ich hab meinen Film vorhin geguckt, bevor du gekommen bist. Echt? Ja, weil ich noch nicht so richtig Zeit hatte, wie das. Aber da war auch ein paar interessante Hüllen zu sehen, sag ich mal. Aber dazu später mehr. Peter, Robinson Junior. Ich hoffe, von dem bist du auch nicht so enttäuscht wie vom Club Last Piranha. Der war mehr meins, muss ich sagen. Der ist ja slapsticky. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder so mein Ding. Also kurz zur Story, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Es ist die klassische Robinson Crusoe-Geschichte, genau, eigentlich. Ein Paar möchte sich mit dem Schiff an einen anderen Ort begeben. Ich weiß gar nicht mehr, warum, muss ich ehrlich sagen. Die wollen gleich irgendwelche Geschäfte machen oder sowas. In Urlaub wollen sie auf jeden Fall nicht. Und nee, die machen da irgendwelches Business. Erst Designer, also oder Fabrikant auf jeden Fall. Die sagt das stimmt sogar. Klamotten her. Genau, sie hat irgendeine Modenschau oder sowas, wo sie hin will, genau. No. Und ja, genau, sie begeben sich auf eine Kreuzfahrt, und es gibt unterwegs eine Übung. Und zu dieser Übung kommen sie dann hin und merken dann, oh, es war nur eine Übung, so ein Mist, gell, und sowas. Nächstes Mal kommen wir nicht. Kapitän, die alte Schaluppe. Ist auch schon richtig katastrophal, diese Übung. Und zumindest für das Paar, für den Hauptcharakter, wie heißt er, Roberto? Roberto, ja. Genannt Robi. Robi. Ja. Robi. Robi. Und genau, für ihn ist dann so katastrophal. Und kurz darauf findet eine zweite Übung, in Anführungsstrichen, statt, bei der die beiden eben denken, das Paar, er mit seiner Magda, denken, oh, scheiße, schon wieder eine Übung und sowas. Und warum jetzt um diese Uhrzeit? Er ist so müde, dass er einfach liegen bleibt. Und es geht so aus, dass es keine Übung war natürlich, und er ist am Ende allein an Bord. Und das ist auch eine sehr geile Szene, wie er da aufwacht und durch das Fenster durchguckt. Es ist einfach nur wie so ein Aquarium, du siehst diese ganzen Fische davor. Er steht so auf, guckt raus und nimmt das gar nicht so richtig wahr, guckt wieder zurück und guckt nochmal hin und was ist da passiert so ungefähr? Stuart! Das ist auch so ein Film, den ich auswendig kann. Er ruft da wirklich noch rum und fragt, wo die Leute sind und sowas, und hat das alles noch nicht so richtig begriffen und macht diese scheiß Tür auf und strömt einfach nur das Wasser rein. wird einfach was für eine Welle. Wird einfach nur überschwemmt. Die nächste Szene ist einfach nur, wie er quasi auf dem Ozean schwimmt. Und er sagt, ich bin aufgetaucht aus dem 3000 Meter tiefen Graben. Als ich schließlich nach 22 Tagen auf hoher See erschöpft das Festland erreichte. Ich liebe auch so diese Monologe. Erzähler, geil. Es ist auch geil, so wie trocken das auch kommt. So, gell? Und einfach so total absurde Sachen erzählt werden, wo du denkst, wie hat er das gemacht? Es ist generell in dem Film häufig so, dass du denkst, wie überlebt der eigentlich? Gell? Wie soll das? Aber du weißt, es ist eine Komödie. Also, ja, klar. It doesn't matter eigentlich. Ja, und genau, und daraufhin kommt er im Prinzip auf diese Insel und ist dort einsam gestrandet und versucht mit der... Wem ist diese Jacke? Das ist auch so eine gute Szene. Wie er da zum Strand läuft, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts. Läuft nach links, kommt rechts wieder rein ins Bild. Genau. Und findet seine eigene Jacke und fragt, wem ist diese Jacke? Bademeister. Wo ist der Bademeister? Das ist einfach stark. Und eigentlich ist der Film quasi wie eine Trainingssequenz manchmal. Weil da geht es eigentlich nur darum, wie der sein Leben meistert. Erstmal eine ganze Weile. Das stimmt, ja. Geil finde ich auch am Anfang noch, dass sie wirklich noch kurz erörtern, warum sie überhaupt mit dem Boot fahren. Und da sagt die Frau auch noch, ja, Boote sind sicherer, Flugzeuge stürzen ab, aber Boote sind sicherer. Kurz darauf beginnt einfach dieses große Unglück. Das fand ich einfach auch so geil, so wie das nochmal aufgenommen wird. Ja. Man merkt auch am Anfang bei diesem Frühstück, dass sie halt totale Business-Leute sind. Das ist auch so überinszeniert, wie die da hocken. Gell? Er nimmt beide Kopfhörer auf, zählt die Scheine, macht irgendwelche Buchhaltung, hat noch einen Rechner da liegen, ja, nebenbei isst er was. Und vor allen Dingen irgendwie alles abgepackt. Da schneidet alles auf. Übelst viel Müll auf dem Tisch, so Plastik, Verpackungsmüll. Den könnte ich mich weghauen. Ey, das ist so böse. Diese fünf Fernseher dahinter. Ja. So geil, wenn der mit da spricht. Hier rein werde ich meine fein verdienten Dollars reintun. Und da hinter ihm steht ein Fernseher. Und da ist irgend so ein Politiker, der da gerade eine Rede hält. Und er dreht sich rum. Und dann versteckt er so das Geld vor dir, als würde der Typ im Fernseher das Geld sehen können. So. Also auch schon wieder so eine kleine Kritik. Das ist so richtig geil. Das ist sofort trocken. Ich liebe diesen Film. Der ist so geil. Ich feiere aber auch, der hat halt so einen richtigen Hang dazu, Radio zu hören. So. Das ist so... Ja. Und diese scheiß Uhr, die der hatte. Es ist transozeanisch. Diese blöde Uhr, die einfach nur so ein fetter Klopper ist. Ja. Das ist eigentlich nur eine Box mit einem Radio, oder? Also so ein Radio sollte so ein Radio, mein Taschenarmband, nee, wie nennt das? Mein Armbandradio. So, ist so geil, wie der immer wieder Radio hört und auch über diese scheiß Uhr, wo du denkst, wie funktioniert diese Kacke, gell? Alles herrlich. Ja, und auf jeden Fall, das war jetzt nochmal ein Stück zurückgesprungen, auf jeden Fall strandet er auf dieser Insel und dann beginnt eigentlich die typische Robinson Crusoe-Geschichte. Dass er halt erstmal überleben muss und gucken muss, wie ernähre ich mich und was auch sehr geil ist. Dieser scheiß Gorilla. Der sieht auch so richtig hässlich aus, dieser Gorilla. Das hätte ich mir auch mal aufgefallen. Auf einer Tropeninsel Gorilla, so Quatsch. Weil wir den einfach King, alleine. Weil wir den einfach King Kong nennen. Ja, ja, King Kong, ja, King Kong, es tut mir leid. Diese Fluchtsequenz ist so gut, er begegnet diesem blöden Gorilla, dann rennt er weg und begegnet einfach erstmal so der kompletten Fauna, so auf der Insel, so ungefähr. Ja. Stolpert so, über eine Schlange. Ja, das kommt auch mehrfach, dieses Stolpern über eine Schlange, was so absurd ist einfach. Ja. Dann verfängt er sich in einem riesen Spinnennetz, gell, wo einfach mal so eine riesen Fliege drin ist. Die schwarze Witwe. Dann wirft er ja noch die Schlange auf die Spinne. Vorher hat er übelst Angst vor der Schlange und dann nimmt er die plötzlich, ja, die Spinne zu bewerfen mit der Schlange. Also so absurd. Und dann dieses Krokodil noch. Wie er dann vor diesem Krokodil wegschwimmt und an Land schwimmt und ist schon längst an Wand und krault einfach noch so über den Boden drüber. Also da bin ich bald zerbrochen. Also die ist so absurd und sieht einfach auch so bescheuert aus. Also ja, das ist genau meins. So. Der spielt das auch so geil. Irgendwie. Der Schauspieler ist halt auch cool. Das muss man auch sagen, ja. Der hat wirklich echt so das richtige Charisma. Da haben sie echt genau den richtigen genommen für den Job. Also sehr geil, sehr geil. Das hätte mir nicht aufgeschrieben. Kraulen an Land. Ja, so mache ich das ja auch immer. Könnte ich ja nachher auch. Herrlich. Dann diese Kokosnuss. Er versucht sich zu ernähren, so sucht verschiedene Möglichkeiten. Das ist so ein Running Gag. Das ist so ein Running Gag. Ne? Und er trifft einfach immer wieder auf diese fucking Kokosnuss, gell? Und er kriegt sie nicht geknackt. Und versucht es dann wirklich mit verschiedensten Mitteln, haut die auf den Stein, versucht es mit dem Kopf übers Knie zu legen, die Kokosnuss, und irgendwo dagegen zu schmeißen. Genau, mit der Keule haut er drauf. Er kriegt einfach diese fucking Kokosnuss, die ist einfach so stabil, dass einfach alles andere, er zerbricht dieser Riesenstein. Weil das ist so klar, dass dieser Gag kommt einfach. Ja. Aber wie es dann der Zeit genommen wird, um diesen Riesenstein hochzuwuchten, er kann den kaum tragen. Du musst dir halt auch überlegen, das ist ein Film aus den 70ern, gell? Also wie der damals, ich weiß nicht. Also der... Man muss dazu sagen, ich kenne den schon seit meiner Kindheit, den Film. Und damals hast du ja auch Humor noch anders verstanden. Da waren so diese ganzen Gags, die da drin sind, alle noch neu für mich. Hm. So, und dass man dieser übertriebene, dass man jemand versucht, das kennt man ja von Ice Age zum Beispiel, dieses komische Hörnchen, was da ist, hm, was da versucht, diese Nuss zu knacken, das aber nie schafft. So, das ist ja eigentlich dasselbe. Ja, das gleiche Prinzip. Hm. Und es war da alles eben noch frisch. So, und deswegen hat das bei mir alles so gezündet, wie als hätte ich noch nie einen lustigen Film gesehen, so ungefähr. Die haben mir auch richtig aufgeschrieben, die Kokosnuss ist so der Endgegner eigentlich. Das ist wirklich so, da ist er am Anfang noch unterlevelt und sowas und kennt nicht einen richtigen Griff. Ja, die Lösung ist ja dann, genau. Die Lösung ist ja dann jetzt sehr, sehr gut. Die Lösung ist natürlich auch sehr witzig. Aber das heben wir uns noch auf. Genau, kommt noch was dazu. Mehr. Genau, diese fucking Kokosnuss, also ich hab's trotzdem auch gefeiert einfach so. Das Krokodil ist ja auch so ein bisschen Running Gag, die Schlangen so, also es gibt ganz viele Running Gags, die im Film kommen. Mhm. Geil finde ich auch, wie er sich dann so seine Werkzeuge zusammenstellt und dann, ich habe mir eine tödliche Waffe zusammengestellt oder wie dann gestellt. Wie er dann immer mit dem komischen Vogel redet. Ja. Ne? Boomerang. Senior? Dies ist eine Falle. Wie der dann immer mit dem redet. Dies ist eine Falle. Wenn dann ein besonders dämliches Tier... Da musste man eigentlich schon bei dem Satz, was später passiert wird. Ah, super geil. Da kommt auch so ein geiler Nebensatz. Also diese Falle baut, sagt er so, ja, Fallen funktioniert so und so. Ich war früher mal... Oder was sagt er? Ich habe das und das gelernt, so irgendwas mit Geld quasi, mit Marketing und sowas. Gesagt, ich weiß, wie das funktioniert so ungefähr, weil ich das gelernt habe. Ja. Ich weiß, wie man Fallen stellt. Super geil. Musste ich richtig lachen, das war auch so eine schöne Gesellschaftskritik. Das ist auch sehr, sehr oft drin in dem Film, so unterschwellig immer diese Gesellschaftskritik. Ja, auf jeden Fall. Vorurteile, wie ist so eine Gesellschaft gepolt, gell? Was ist der Gesellschaft wichtig, gell? Mhm. Ja, auch so ein Konsumding, ja, auch so eine Konsumkritik ist da drin halt, die stark ist. Finde ich geil. Ich finde, wie gesagt, seine tödliche Waffe finde ich auch geil, die er sich dann baut. Den Bumerang, der einfach immer wieder, das ist so ein Homing-Bumerang, der einfach immer wieder zurückkommt und ihm dann voll vor der Sturm zwitschert eigentlich. Das war mir dann irgendwann zu viel, muss ich sagen, im Film. Also dieser letzte Gag, kam dann noch einer? Ja, nicht. Das war so einer der letzten Gags, wo er das Ding abbekommt, wo er den wirklich wegwirft und dann über diese ganze Insel rennt, bis in seine Hütte rein, die Tür zumacht und dann klopft es an der Tür. Das war sehr cartoonmäßig, ne? Und dann macht er diese blöde Tür auf und das ist natürlich der Bumerang. Guten Tag, ich bin der Bumerang. Das ist halt einfach gut. So wieder wegrennt. Sowas mag ich ja, die Sequenzen, wo das so plötzlich die Geschwindigkeit so zunimmt, so, ja, so richtig, da rennt jetzt um sein Leben, so dieses, da hätte nur noch gefehlt. Genau. Ohne Mister, muss ich trotzdem mal lachen, auch wenn das total doof ist, aber wenn so Leute plötzlich so losflitzen und so, die Geschwindigkeit, so diese Abspielgeschwindigkeit einfach so erhöht wird, kann ich mir mal wegwerfen. Ja. Fand ich auch verdammt lustig. Ich mag auch wieder am Anfang noch dieses, so quasi die Grundversorgung abhandelt. Wie das so die Grundbedürfnisse abdecken will, wie zum Beispiel halt Essen, Feuer machen. Ja. Oder wenn der Fische fangen will, sich deinen eigenen Fuß sticht. Das ist so stark. Und wenn er sich diese erste Hütte baut, ne? Ich habe mich an einer Aufzeichnung der Gebrüder Fabri inspirieren lassen. Die auch als Taschenbuch erhältlich ist. Die auch als Taschenbuch erhältlich ist. Und dann hat er sich ein fucking Vogelnest gebaut. Und wie der da auch drin hockt. Ich merke, der Film hat voll eingeschlagen bei dir. Oh. Ja, dieses Vogelnest ist echt mega. Also Riesenvogelnest. Und dann zieht er ein Ding raus und das komplette, der komplette, das komplette Vogelnest fällt ab. Das ist echt so Slapstick. Das ist irgendwie, sind so ein paar witzige Ideen einfach drin, wo es mich einfach zerrissen hat. Oh Gott. Na, findet er dann eine Hütte? Genau. Was ganz interessant ist. Das ist ja dann auch die Hütte von Robinson Crusoe, da gibt es ja dann noch so ein paar Verweise drauf. Ja, da steht also der Nachsatz sozusagen von ihm noch dran. So. Bambusstäbe, so ein ganz berühmtes Bild von Robinson Crusoe. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Wahrscheinlich eher nicht. Ist halt nicht von Stephen King. Nein. So. Ich erinnere mich. Ich weiß jetzt nicht. Ja, nicer Film. Ja, auf jeden Fall. Und es kommt dann auch in der Story noch dazu, dass natürlich noch eine zweite Person auf die Insel kommt. Da können wir jetzt mal hinspringen. Genau. Und das ist natürlich eine wunderschöne Einheimische von der Nachbarinsel, nehme ich an. Wird dann Freitag genannt, fortlaufend so. Er nennt sie einfach Freitag. Du bist mein Freitag. Und von da an nimmt der Film so ein bisschen eine Wendung ins Erotische mehr, finde ich so. Wo du wirklich merkst, er hat mal wieder wirklich Druck, er muss mal einen ablassen, so ungefähr, gell? Mhm. Und ab da an geht's eigentlich nur noch drum, die Alte zu knallen. So, also warum für mich wirklich, das ist so allgegenwärtig dann auf einmal. Ich find's auch vorher noch geil, wie er diesen Baum, das eine Mal bumst, und zu diesem Baum geht, der auch wirklich aussieht wie so eine Frauensilhouette, gell? Du warst beim Friseur, oder? Ich bin so allein. Ich bin allein. Dieser Baum auch, wie dieser Baum aussieht. Wie der auch einfach noch so eine Rundung hat, die wie so eine weibliche Brust aussieht. Wird dann auch so dran fest, gell? Oh, ich bin so allein. Und dann geht die heißt halt Bina. Bina, rufst du mich hier an? Da spielt er gerade Karten gegen sich selber. Stimmt, das ist ja auch noch. Weil einfach Karten spielt mit 5 Personen, gell? Und spielt einfach nur gegen sich selbst und nimmt jeder. Was auch geil ist, vor das malt. Da malt er so ein Bild, guckt aus Fenster, sieht diese schöne Insellandschaft. Und was malt er? Irgendwie so eine Stadtlandschaft, so mit überall Smog und Autos. Und er guckt doch vor allen Dingen so aus dem Fenster, als hätte er quasi das Vorbild da. Ich finde so geil, wie sie das Fernsehen nachmachen. Wie sie einfach diesen Fernseher dahin gebastelt haben, gell. Wie dann einfach mal Freitag drinsteht und da irgendwelche Lieder singt, gell. Und er und sie fängt an zu singen und er macht einfach aus. Ja. Da kommt ja auch einfach noch so dieses Rollo runter, ja. Zack, an ja, TV Robinson. Und was auch gut ist, ist Velvet. Der hat diesen Kakadu da auf der Schulter und die gehen ins Kino. Ja, ein Erwachsener, ein Student. Und der geht da durch und tut so, als würde er will. Kann ich mich da noch hinsetzen? Nee, okay. Was zeigen sie denn heute? Das Meer. Ach, sie zeigen schon wieder das Meer. Sie zeigen das Meer. Ich guck gerade, ob es dieses Bild gibt. Ey. Das fand ich auch so gut. Ey. Aber von dem Fernseher. Nee, bestimmt nicht. Ach, super geil. Das fand ich mega. Da stand ja noch da irgendwie El Finito. Da hab ich nochmal pausiert, weil ich es so gut fand. El Finito der Ausstrahlung, so ich übersetze es mal. Ja. Habe ich gelegen. Woran hattet ihr gelegen? Am Witz. Ja. Also von da an, wie gesagt, geht es eigentlich nur noch ums Vögeln. Da will die Alte unbedingt knallen. Ja. Und sie sagt ihm dann auch, ja, der Gott, Magdu, heißt er, glaube ich. Magdu, ja. Magdu. Und er sagt immer Magda. Ich hätte das wie meine. Ja, für meine Frau. Und der sagt dann irgendwie, er muss 2 Monde aushalten oder sowas. Danach kann erst gevögelt werden, so ungefähr. Und von da an ist es so ein Zeitspiel. Naja, da existiert ja ein Missverständnis, eher mehr oder weniger, ne? So dieses heißt Zinzin. Mhm. Und er denkt, Zinzin ist halt, ist das Gevögle. Ist das Gevögle, aber das ist eigentlich wie so ein Eskimo, Nasenreiben. Mhm. Mhm. Stimmt, das war ja auch noch. Ja. Ich finde diesen Gott auch einfach nur geil, der so symbolisiert ist, da durch so eine Silhouette von so einem Gesicht einfach so was in Stein geschlagen ist. Ja. Will ich gerade dran denken, der versucht ja dann auch von der Insel zu segeln, baut sich da so ein Riesenschiff, was du am Anfang nur von der Seite siehst, tauft das dann, lässt das los und steht einfach daneben auf einer Leiter. Das Schiff geht rein ins Wasser und hat einfach mal keinen Boden drin. Ist keine italienische Flagge, ist eine panamesische. Hat steuerliche Gründe. So bescheuert. So, das Boot hat keinen Boden. Und geht einfach unter, gell? Denkst du, was soll das? Ja. Später versucht er ja dann nochmal mit so einem Floß, so das Typische eigentlich, dann ordentlich gebaut auch, dann zu fliehen. Und dann sagt er ja noch, du Insel, du kannst mich mal... Was haut da so einen unnötigen Fluch raus? Und erzürnt natürlich damit den Gott der Insel, den Maktou. Und daraufhin beginnt da einfach nur so ein Riesenfeuerwerk, übelst Pyrotechnik geht da los. Es ist wie ein Vulkanausbruch und Erdbeben zugleich. Gell? Und, oh, nee. Und er verliert dabei ja auch seine Uhr, also sein Radio. Mhm. Oh, herrlich, ey. Da könnte ich mich weghauen. Aber was er auch sich für einen Scheiß gebaut hat, alles. Er spielt Karten alleine, hat sich ein Auto gebaut, ja. Das stimmt. Oder so. Wo er dann so tut, als würde er Auto fahren, im Kino. Das Kino, ja. So einfach mitten auf dem Strand, so ein paar Bambus-Sachen. Das ist geil. Das Boot, genau. Ich habe gerade hier meine Liste, aber ich habe wieder nur so eine ganz schlechte Stichwortliste, einfach was mir im Film so begegnet ist oder was hängen geblieben ist. Ja, das ist halt, solche Filme sind ja manchmal wie Sketch-Sammlungen so. Und das sind halt so, hast du dann so Schlagwörter und die fallen dir dann halt ein. Geil finde ich auch den Soundtrack, muss ich echt sagen. Da wird öfters wirklich, also das ist wirklich so, als sollte das ein Ohrwurm werden. Also da kommt öfters und dann, Robinson, so, nee, wie war's? Ich komme gerade nicht mehr drauf, aber Sprache. Der war extrem catchy, dieser Soundtrack. Also jedes Mal, wenn er kam, habe ich so gemerkt, wie ich mitgewippt habe. Und der so an manchen Stellen. Ne. Fand ich sehr geil. Also hat super dazu gepasst auch. Ja. Das Lied. Ich glaube, das ist auch so ein Song, den kannst du so jederzeit so als Lückenfüller mal einspielen. Das Fleisch ist heiß. Schön auf der Party gegangen und Robinson gespielt. Das müsste mal ein Remix werden. Das wäre geil. Robinson. Geil finde ich auch, wie der Koffer der Frau angespielt wird. Er holt diesen Koffer, gell? Ah, das ist der Koffer meiner Frau. Das Einzige, was mir noch übrig ist, ist mein alter, verhasster Smoking. Ich habe mir die Haare getrimmt mit Bella, der immer scharfen Nagelschere. Und dann findet er diesen Kaugummi. Bogli, der Kaugenuss. Und wirft ihn einfach so rein, wie er ist. Mit gell. Papier. Nach einer Weile nahm mein Hunger schon beinahe halluzinatorische Ausmaße an. Und da kommt einem Bienenstock vorbei. Und sagt, oh, eine Mango. Und dann erklärt er immer, was das ist. Ja. Große Trumpffrucht mit zartem, fruchtigen Fruchtfleisch. So geil. Geil finde ich auch diese Szene, wo er mit Freitag im Prinzip, wo er ihr sagen will, was Bumsen ist. Ja. Und sie kommt nochmal an mit Zinsin und er dann Bumsen und sowas. Und hat dann mehrere Wörter ihr so beigebracht. Und dann rennt die da so weg und dann hat sie mich einfach auch zerworfen, wie die Bumsen, diese Wörter. Ja, Bumsen, Bumsen, Bumsen. Fliegen, laufen, fliegen, laufen. Bumsen, atmen, laufen, Bumsen. Bumsen. Da wegläuft. So geil. Herrlich. Oh, nee. Was habe ich denn hier noch? Kleider? Ja, und dann irgendwann kommt natürlich der Verlobte. von Freitag. Mandingo. Das Mandingo vom Einstein. Will für klare Verhältnisse sorgen. Und, aber eigentlich, nur vorher noch erklären, dass Freitag eigentlich alles macht. Er kullert nur. Das stimmt, nur ja. Das rum, stimmt, Alter. Ja. Nur, er kullert nur rum. Die gewöhnt sich da auch ganz schnell an die Rolle, gell, so. Ja. Bringt ihm da Wasser. Ja, Freitag, kannst du mir mal Wasser bringen? Bitte, Robby. Sehr gut. Das macht er halt einen auf Oberlehrer. Was ich auch die, eine der geilsten Szenen in der Hinsicht finde, ist, Freitag, was warst du heute? Nee, was machen wir heute? Schießen! Nee, wo er ihr erklären will, worauf er hinaus will, dass er Sex haben möchte mit ihr. Was machen so eine Frau und ein Mann auf einer einsamen Insel nach mehreren Monaten Abstinenz? Schießen! Was sind das denn für Sitten? Schießen, Vogel! Schießen, Vogel! So geil, ich das eigentlich noch. Oder wenn das, ihr versucht, das Finanzsystem beizubringen, ist es so Werbung, eine Werbung beizubringen, so mit, ich mache Kleidung, mache solche Lappen hier. Und der Mann, der haben will Lappen, gibt mir diese schönen grünen Köder, sagt er ja immer. Ja. Köder. Und zeigt dabei so einen Dollarschein. Ich bringe Ihnen ein weit entferntes Haus genannt Bank. Wenn ich jetzt haben will, Ente und so weiter. Das ist so übertrieben. Aber geil, ich mag das super gut. Ja, ist schon herrlich. Ja. Ja. Wie gesagt, dann kommt der Mandingo. Mandingo. Und will auf jeden Fall sein Ding in Freitag. Goen. Goen, genau. Und ja, daraufhin kommt es eben so ein bisschen zu diesem Ritualkampf. Okay. Also sie nehmen ihn dann mit auf ihre Heimatinsel und Robby muss sich dann quasi beweisen als echter Mann im Ritualkampf. Ja. Dieser ganze Ritualkampf ist ja... Ich das find, ist wieder super Slapstick, gell? Ist der absolute Knüller. Vor allem, als es losgeht mit der ersten Prüfung, so, du erwartest einfach so, dass die sich jetzt aufs Maul kloppen, bis auf den Tod, gell, so. Und dann kommt diese erste Prüfung, Poesie. Genau. Wenn heißt die, nee, wenn die Sonne glühet, heißt ihr Funke sprühet. Und er gleich wieder als Italiener mit Nationalstolz. Aus Dantes göttlicher Komödie. Und ehe ich mich versah, ward ich im finsteren Walde verschlagen. Wie der dann auch gleich beschmissen wird. Ja. Nachdem das übersetzt wurde. Als wird da gesteinigt werden. Boah. Also die Proben sind halt auch immer geil. Und kommt dann der heiße Stein. Der heiße Stein. Die Jungs, die Leute alle, wie sich auch seine Frisur verändert, wenn er dann im Dorf wohnt und er dann auf immer nicht schnarrt. Dann wie so ein Afro hat. Ja. Der heiße Stein ist auch gut, wie er den dann trägt, gell. Und dann in dieser Hütte verschwindet und dann bebt diese Hütte und alle rennen weg. Das hat auch was Cartooniges einfach ja. So. Oh, herrlich. Was war noch? Den Parcours gab's da noch, genau. Ja, mit dieser Maske, ne, so blind, so blind durch schwingende Steine durchlaufen. Ey, da bin ich bald zerbrochen, als da diese Maske runternimmt, diese riesen Ohren und diese fette, breitgeschlagenen, rote Nase einfach nur. Die einfach jeden Stein mitnimmt. Der ist stark, das ist. Das haben sie richtig geil dargestellt. Und dann gibt's ja noch den Hungerstreik. Dieses Hochschuppe, das ist so abwegig, weißt du so. Das finde ich aber auch geil, wie die dann alle da sitzen. Ich finde auch diesen Dorfältesten, finde ich der Hammer. diese Peter. Die da einfach nur. Diese schwarzen Riesenpeter. Der sieht doch mal aus wie so, keine Ahnung. Das könnte so Olivia sein. Olivia Jones. Stimmt. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Transe. Stimmt, wie so eine krasse Drag Queen. Wie so ein Partyvogel. Das ist ein Partyvogel. Also, das war für, der war für mich echt so eins der Highlights noch. Wie der Oma dann so ganz cool da sitzt, sieht total bescheuert aus, Outfit. Oh, nee. Ja, und der Hungerstreik ist auch göttlich, ey. Wie sie ja, dann wirklich da an der, beim Abendessen ihm immer versuchen, dann so das Essen hinzuhalten. Wie er es dann nicht mehr aushält, dann seinen Hungerstreik durchzuhalten. Ja. Dann futtert. Und mein Dingo versucht ihn immer zu ertappen und er futtert übelst schnell, gell. Das hat mich so ein bisschen an so ein Nagetier erinnert, so ein Meerschwein oder so. Ja. Oh, herrlich. Oh. Ja, und jedenfalls am Ende kriegt er Freitag, obwohl er eigentlich total beschissen war in einer Prüfung. Die Begründung ist der Knüller. Vor allen Dingen, man denkt, da wird gekocht, ne? Reinigendes Wasser oder reinigendes Bad vor der Hochzeit. Aber vor allen Dingen machen die dann so irgendwelche Chilischoten an den Ohren und so und stecken den Apfel im Mund, so wie du es dir vorstellst, so richtig klischee-mäßig. Ich bin doch gar nicht gar. Er kriegt dann Freitag mit der Begründung, mein Dingo ist mächtiger Krieger. Ja, er brauchen keine Frau. Du schwach. Du brauchst eine Frau. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst die Hilfe einer Frau. Oh Gott. Stark. Herrlich. Ja, also werden sie verheiratet dann. Genau. Sie sollen ja dann auch öffentlich Sex haben quasi. Mhm. Also ja, quasi zum Vollzug der Ehe dazu. Mhm. Soll man richtig vor den Leuten eine Show abliefern quasi. Und ja, daraufhin sind sie dann eigentlich zusammen und sie kommen aber einfach nicht zum Akt und werden immer wieder sabotiert durch mein Dingo. Ne? Das ist so ein richtiger Kunde. Und der freut sich auch immer so schön, gell, wenn er die sabotieren kann. Der hat auch immer so einen geilen Blick drauf. Gell, so, hihi. Hab ich euch wieder reingelegt. Gell. Das ist auch geil, das ist, wenn er den Kindern, er ist ja dann Teil des Stammes, hat ja dann noch diese Afro-Friese, hat auch solche Stammesklamotten an. Wie hat er den Kindern bald ertrommelt? und die Kinder tanzen um ihn rum und er bringt erstmal den Kindern bei, wie die tanzen sollen. So schön klischee-mäßig. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja. Du siehst halt, er versagt trotzdem weiter. Mhm. Ne? Die haben dann quasi wie so eine Reihenfertigung, sag ich mal. Jeder malt was anderes auf so eine halbe Kokosnussschale drauf. Er weiß nicht, was er drauf malen soll. Ja, bei ihm wird es einfach immer mehr. Stapelt sich einfach nur. Das ist auch so eine Schlüsselszene vom Film. Dann hauen sie ab. Ach so. Alle, gell? Mhm. Nicht in dem Hai. Genau. Im Endeffekt werden ja dann ein paar Sachen angespült, so von der Zivilisation, so. Da kommt ja dann diese Coca-Cola-Dose. In dem Hai. In dem Hai. In dem Hai war das. In dem Hai. Genau. Die wollen dann alle gehen und Freitag will gerade die Gunst der Stunde nutzen. Stimmt, das war ja in dem Hai drin. Hm. Und auf einmal hört er, die Wummeln gerade so ein bisschen rumstarten, und auf einmal hört er sein Taschenradio, was immer noch geht, im Magen des Hais und auch, wer weiß, seit wie vielen Tagen oder Wochen an ist. Geil. Ja, und daraufhin, wie du eben gesagt hast, ist so eine Schlüsselszene, eigentlich daraufhin erinnert er sich wieder so an seine zivilisierte Welt und kriegt so ein bisschen Heimweh und beschäftigt sich auf einmal nur noch so mit diesen Gegenständen, die er da hat. Die er fast schon für ihn... Hört wieder Radio und guckt diese blöde Zeitung an. Mein Radio und eine Coca-Cola und eine Illustrierte. Geil, wenn er diesem Stammesführer was von der Cola abgeben muss. Das schmeckt aber nicht alles. Und er hat das ja dann auch wirklich wie eine Reliquie. Ne? Der hat ja dann diese Cola-Dose hat er ja dann als Halskette drum. Stimmt. Ja. Super geil. Ich finde es so geil, wie er dann aus dieser Illustrierten noch vorliest. Und, so, oh, und der ist mit dem zusammen und hier was? Und da. Sie ist mit dem und dem durchgemacht. An Angelotti. Andretti. Androtti. Wer war's denn nun? Mist, dieser Teil der Seite ist irgendwie kaputt oder so. Geil. Und das ist eigentlich der Film eigentlich auch schon nahezu vorbei, ne? Ja. An der Stelle. Ja. Im Endeffekt kommt ja dann Freitag, merkt einfach, dass, ja, dass er Heimweh hat und sowas und er wohl nicht da bleiben wird und alles und wieder zurück will. Und daraufhin zieht er eine Taube los. Ja. Mit einer Nachricht, gell, sogar. Und im Endeffekt seine Frau aus dem alten Leben, die Magda, kriegt dann diese Nachricht, die finden diese Nachricht, ja. Brieftaube, Meftaube, finden diese Nachricht und begeben sich daraufhin zu der Insel, auf der er gestrandet ist. Ja. Und holen ihn da im Prinzip ab. Und er überlegt dann noch kurz, erst will er mit und dann kriegt er nochmal so ein bisschen, als er auf die Insel zurückblickt und so. Ne? Dann hat er so ein bisschen Sorge, Freitag zu verlassen und sowas und will wieder zurück und dann fischen sie den einfach raus. Mit dem Netz. Der hockt einfach mal nackig auf einmal in diesem Netz, gell. Ja. Ist so gut. Und nimmt den einfach mit quasi. Ja. Voll gecatchert. Verabschiedungsszene ist auch nicht schlecht. Nee, was? Du nicht dumm oder nee? Du Groboa. Was ist sein Grobor? Scheißer. Super geil. So ein richtig schlechter Abschied, ey. Das hat mich so richtig an Witcher 3 erinnert, ey. Das Ende. Geil. Du denkst so ein Scheißende. Aber es passt zum Film. Es ist halt. Ja, ist halt dumm. Ist halt, das ist halt alles wie vorher dann. Fertig. Nee. Super nice. Wir haben noch nicht verraten, was mit der Kokosnuss ist. Ah ja, stimmt, der Trick. Hört jetzt genau zu, Freitag, wie ihr Kokosnüsse aufbekommt. Ritter der Kokosnuss. Ja, Freitag ist da und bietet ihm dann, glaube ich, diese Kokosnuss auch an. Und er sagt dann, ach, dieses Scheißding, das habe ich nicht aufbekommen und sowas. Ich habe alles versucht und sowas. Und sie schraubt einfach diese scheiß Kokosnuss so ganz billig auf. So, ja, und hat einfach mein Gewinde. Wie er dann auch glotzt. Ach so. So geht das. Super geil. Aufschrauben. Aufschrauben. Manchmal kann es so einfach sein im Leben. Ja. Also denkt immer dran. Der Gebrüder Fabri, welches auch als Taschenbuch erhältlich ist. Das ist echt göttlich. Also wirklich diese Monologe, die sind wirklich auch sehr herrlich, so, wenn ja, er da was erzählt. Die sind stark. Daraufhin habe ich meine tödliche Waffe gebaut. Diesen Bumerang. Super geil. Also mir hat der Film gut gefallen. Zu deiner Überraschung vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Du hast schon Sorge gehabt, gell? Ja, wirklich. Nach Club Las Piranhas. Club Las Piranhas. Radio. Aktion sauber strand. Aber wir haben doch heute unseren freien Tag. Nee, also ich gucke gerade nochmal auf der Hülle diese ganzen Bilder an. Es ist auch einfach geil, was der zwischendurch für ein Bart hat, gell? Einfach mal so einen übelsten Wikingerbart, gell? Aber richtig. Wunderbart. Ja, wirklich wunderbart, ey. Tja. Geiler Film. Geiler also Film, nur ja. Eine Empfehlung. Ja, von mir ich auch. Ich habe mal gelesen, da gibt es noch einen zweiten Film mit dem Hauptdarsteller, den sie, also es gibt viele Filme von dem, aber eben nur zwei, die sie auch übersetzt haben, quasi synchronisiert haben. Und ein Film auf Italienisch ziehe ich mir nicht rein. Auf jeden Fall würde ich mir den anderen auch nochmal angucken, weil ich den Typen so geil finde. Den Hauptdarsteller, der ist einfach stark. Ja, der ist auch schon cool. Seit ein paar Jahren tot mittlerweile. 2017 steht hier. Ja, letztes Jahr. Seit ein paar Tagen tot. Na. Paolo, keine Ahnung. Der hat sehr viel gemacht. Mhm. Geiler Typ. Der ist so, hat manchmal so ein bisschen Louis Define Charakter, finde ich. Stimmt, ja. So dieses bisschen aufbrausende, dieses überverkopfte Gequatsche teilweise ist einfach stark. Auch einen nicen Beard gehabt. Gucken wir uns gerade ein paar Bilder von ihm an. Das sieht aber gerade aus wie ein Theaterstück. So die Beleuchtung und stimmt, ja. Der Hintergrund. Ja, wie gesagt, also ich kenne, das ist so eine lokale Größe halt, ne? Das ist so ein bekannter italienischer Dude. Cooler Typ. Aber hättest du nicht gedacht, dass wo du das Bild gesehen hast, dass das doch so ein nicer Film ist, oder? Ohne Mist. Also eins nicer Streifen. Eins. Ja, es ist echt eine Empfehlung wert. Also wer Guck mal, das ist das alte Cover. Ja, das ist schon. Es ist schon besser, gell? Ne? Hier ist die Sehne mit den großen Ohren. Die Nase. Das sieht doch einfach mal aus wie so ein Boxer, gell, der ja auf die Schnauze bekommen hat. Die Nase. Schön breit geschlagen. Mugugnini Bulba. Er hat dieses Mugugnini gesagt. Der immer eine vorne Helm kriegt. Was heißt eigentlich dieses Mugugnini, was du da immer sagst? Ja, ich entschuldige mich bei der Wurzel, dass ich dich damit haue. Stimmt. Jetzt ist es so gut, ey. Herrlich. Ja, cooler Film. Parlez-vous français? Damit diesen scheiß Kacker durchspricht. Ja, geiler Film. Ey, ohne Mist, das Cover sieht wirklich aus wie ein Porno. Ja, schlimm, gell? Wenn man das zum ersten Mal sieht. Und auch diese Unterschrift, ja, die ist, das geht gar nicht. Eine frech erotische Filmkomödie. Das ist so gut. Aber man muss eben sagen, der Film hat wirklich in der zweiten Hälfte fängt er an, wirklich so sehr pornöse Züge. Ja, du siehst sie halt schon oft mal nackt, ne? Also Möpse. Er freut sich ja dann noch immer und sie kommt da nackt an und hey, was ist? Und ach nö, ich guck nur. Und ich wollte nur so. Nach meinen Berechnungen ist heute das Einzige, was ich eigentlich aus unserer westlichen Welt vermisse. Der allseits beliebte Weihnachtsstollen. Ja, was ist Weihnachten? Ja, Weihnachten ist eigentlich ein erfundenes Fest von den Handelsgesellschaften. Irgendwie so. Nee, von den Einzelhandelsleuten, irgendwie sowas. Der ist so überverkopft manchmal. Quatscht doch einen Scheiß zusammen. Ja. Geiler Film. Das ist doch der Fernseher. Ja. Die Antenne oben drauf. Geil. Ist gut. Hast du eine Wertung? Im Bereich Komödie. Boah. Also. Im Bereich Komödie. Das ist natürlich sehr, auch mal überlegen, gell? Sehr slapstick. Das ist halt auch übelst außer Konkurrenz, weil das auch so ein altes Ding ist irgendwie. Also wie gesagt, für mich hat er funktioniert. Hinten raus fand ich dann so ein bisschen, wurde der so ein bisschen schwächer so. Also vor allem so das Ende so, da geht's dann eben sehr auf die Erzählung, wird da sehr Fokus gelegt. Ja, auf jeden Fall 7 von 10 habe ich jetzt im Kopf. Würde ich auch sagen. Also der ist nicht ganz oben, da gibt's einfach noch geilere Sachen so. Ist natürlich jetzt auch nicht mehr ganz zeitgemäß, dieser Slapstick-Humor, sag ich mal. Nee. Auch wenn es manchmal versucht wird, aber da scheiterst du eben. Aber es passt eben dort so. Also es passt in diese Zeit einfach. Es passt doch so in diese ganze Optik von dem Film. Na, 7 von 10 auf jeden Fall. Bin ich auch bei dir. Das erste Mal, dass wir uns geeinigt haben. Premiere hier heute bei Die Dorfschönheiten. Die Dorfschönheiten. Okay, gut. Dann gehen wir über zum zweiten Film. Ich habe dir einen Film aufgetragen oder mitgegeben. Nee, habe ich dir nicht mitgegeben. Ich habe dir gesagt, wo du ihn findest. Und der Film ist auch eine Komödie. Und er heißt Kill the Bill. Boss. Kill the Boss. Im Original auch Horrible Bosses. Hm? Den Titel finde ich ein bisschen besser gewählt eigentlich. Gell? Ja. Von 2011 mit vielen berühmten Leuten. Unter anderem Donald Sutherland, Jennifer Aniston, Kevin Spacey. Spacey. Kevin Spacey, Jamie Foxx. Und ja. An dieser Stelle muss man schon mal sagen, das ist ein Megacast eigentlich. Und wie ist der andere? Fakt, warte, hier ist auf der Seite. Geht's weiter? Donald Sutherland schon? Donald Sutherland hatte ich. Gut. Ich meine den, der Colin Farrell. Colin Farrell zum Beispiel spielt da noch mit. Ah ja. Ich fand es schön, dass die Hauptpersonen so relativ, für mich, relativ unbekannt sind von Schauspielern her. Fand ich ganz gut, war schön frisch, hat sich schön frisch angefühlt. Wenn du da jetzt wieder hier, was weiß ich, Ed Helms oder oder Zach Galifianakis oder so genommen hättest, das wäre scheiße gewesen, finde ich. Ja, das sind so abgenutzt. Für diese typischen Leute. Ja, fangen wir mal einfach mal an. Also wir lernen unsere drei Protagonisten kennen. Die heißen Nick, Kurt und Dale. Und man erlebt so ein bisschen den Alltag der drei Personen und wird auch wieder schön mit Off-Stimmen erzählt. Das mag ich ja sehr. Also Erzähler, so narrative Sachen, Erzählerstimmen mag ich immer sehr, sehr stark. Es geht eigentlich darum, dass eigentlich alle drei auf eine andere Art und Weise unmögliche Chefs haben. Donald Sutherland, der ja wirklich nur eine kurze Rolle hat, der einen sehr netten und tollen Chef spielt, der hat einen Herzinfarkt und stirbt und sein Sohn übernimmt, sein zugeguckster Sohn übernimmt quasi das Ruder der Firma, gespielt von Colin Farrell. Ja. Und dann geht's halt darum, wie sie ihren Alltag meistern noch ein Weilchen. Und wie sie sich halt immer treffen und auskotzen, ja. Genau. Ich fand ganz lustig diesen ehemaligen Highschool-Kumpel, der auf Harvard war und bei Lehman Brothers angestellt war. Der bringt die ja mehr oder weniger auf die Idee, für 40 Dollar blase ich euch ein. Hol ich euch einen runter. Und im Hintergrund der Barmann, ey du, ihr wird nicht gerieben. Gerubbelt, sagt er. Gerubbelt. Irgendwie so. Gerubbelt, ja. Genau. Genau. Und der, wenn ich könnte, dann würde ich irgendwie die Lehman Brothers umbringen. Und so bringt das wieder ein bisschen auf die Idee. Erstmal machen sie das so ein bisschen im Scherz und rudern dann wieder zurück. Ja, und dann haben sie so alle so ihr einschneidendes Erlebnis. Der eine hofft auf eine sehr, sehr lange Beförderung. Ist eigentlich so der Karrieretyp, gell? Der Karrieretyp, ja, mit Kevin Spacey. Und dahin dann mehr oder weniger Kevin Spacey befördert sich selbst einfach zu dieser Stelle, was auch recht geil war. Das ist für mich der Knüller, diese Szene. Ja. Er sitzt in diesem Raum. Ja, super geil. Ich. Was hat er gerade gesagt? Ich. Super geil. Ich befördere mich. Ja, und dann halt wirklich, der spielt den Dick halt auch sehr, sehr gut. Kevin Spacey. Der ist halt schon immer ein guter Schauspieler. Ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, ich kann Filme mit Kevin Spacey immer noch gucken. Weil ich kann auch mit Mel Gibson damals, ich mag den seine Filme trotzdem. Im Endeffekt zeichnet das ja einen guten Schauspieler aus, wenn der dich trotzdem überzeugt, auch wenn der im echten Leben irgendwie nicht so der geilste Typ ist. Ja. Ich kann das auch trennen. Ich finde, das ist... Er ist da halt gerade eine Figur. Genau, das ist für sich genommen jetzt seine Rolle. Das ist seine Arbeit in dem Sinne. Er arbeitet da, begibt sich da rein einfach und versucht damit zu überzeugen. So. Und das nehme ich so an, jetzt in diesem Kontext des Films. Und da spielen für mich so Sachen, die im Hintergrund gelaufen sind, die sicherlich scheiße sind und sowas. Aber in dem Moment einfach keine Rolle, weil es geht um den Film. Das ist im Kontext des Films zu sehen. Da hat ein Privatleben eigentlich nichts mit drin zu suchen. Also das finde ich immer ein bisschen affig. Ja. Konnten wir uns wieder einigen. Sehr gut. Wir sind heute auf einer Wellenlänge. Ich merke das schon. Einigung. Take me, I've been looking for... egal. Da war er übrigens letztes in Jena, gell? Am Freitag. Wieso denn das? David Hasselhoff hat in Jena gespielt. Konzert. Hat wohl zu viel Zeit. Er braucht Geld. Das Burgergeld ist alle. Gut. Also der hat auf jeden Fall, ich habe es mal notiert, Nick ist ja der Karriere-Guy, der möchte so gerne halt irgendwie Second Sales Manager oder so ein Scheiß werden. Und schafft's eben nicht, arbeitet übelst übers Wochenende, reißt sich einen Arsch auf und wird's am Ende nicht. Kurt ist quasi der von der Chemiefirma. Wo der Sohn von Donald Sutherland, gespielt von Colin Farrell, Bobby Pellet, der übernimmt dann quasi, der ist nur zugeguckt und verlangt von ihm, dass er entweder die Fette rauswirft, also die Schwangere oder den Behinderten. Also eine moralische Entscheidung. Charles Xavier. Ich hasse ihn, wie er herumfährt mit seinem Mutantenrollstuhl. Ja. Es ist so richtig bitterböse, gell? Und Dale, wo ich so ein bisschen mehr denke, das ist sehr konstruiert, Dale. Also, ja, Dale ist... Dale, ich mag den Charakter, ich finde ihn geil, weil er so ein bisschen over the top ist. Und der eine sehr heiße Chefin hat, ja. Genannt Jennifer Aniston. Dafür hat sich der Film schon gelohnt. Ey, das ist, ey, wie die da nur mit ihrem im Schlüpfer und mit in dem Kittel, in dem Zahnarztkittel da so rumsteht. Alter. Ich habe hier in Klammern drunter geschrieben, also ich würde. Also er ist verlobt, er möchte demnächst heiraten und eine Familie gründen und so weiter und möchte seiner Frau treu bleiben, aber Jennifer Aniston ist einfach heiß auf ihn und will ihn einfach haben. Ich finde das so gut, wie der eingeführt wird. Also nicht in Jennifer Aniston, sondern wie dieser Dale, klar, der ist konstruiert und alles, aber wie dieser erste Satz, wenn man mich gefragt hat als Kind, was ich werden wollte, habe ich gesagt, Ehemann. Ja, stimmt. Das war das erste Mal, wo ich zerbrochen bin, dem Film. Ich dachte, was ist das für ein bescheuerter Wunsch? Es hat kein Kind. Super geil. Was möchtest du später mal werden? Ehemann. Es wäre ein Beruf. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Wunderschöne Frau bis heute. Mhm. Jennifer Aniston, die ich ja schon seit Friends vergöttere. Friends, eine tolle Serie. Nach wie vor, die gucke ich immer mal. Alle ein, zwei Jahre gucke ich mal Friends durch. Mhm. Weil die einfach toll ist. Gibt es auch auf Netflix. Ja. Und dann platzt den quasi allen so der Kragen, ja. Der eine hat jetzt übernommen, also der nichtsnutzige Cooksohn vom, der eine wurde versetzt, der also mehr oder weniger, der hat seine Beförderung gekriegt und Jennifer Aniston erpresst ihn quasi. Mhm. Sie hat ihn bei einer, komischerweise machen die auch bei jeder Behandlung irgendwas mit Lachgas. Also egal was die machen, immer Lachgas anstatt. Hat sich so Fake-Bilder gemacht, wie sie so auf ihm hockt, nackt und so ein Kram. Und erpresst sie dann quasi, dass er mit ihr schlafen soll. So, und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf. Sie fassen den Plan, sie wollen sich Auftragskiller besorgen. Und dann kommt Mr. Fantastic. aus den ersten zwei Filmen Fantastic Four. Der sogenannte, wie war das? Wet Man? Wet Work. Der Wet Work Man. Hier steht auch offiziell im Cast, steht einfach nur drin Wet Work Man. Genau. Und es stellt sich also heraus, er ist kein Auftragskiller, sondern er pinkelt für Geld Männer an. Den finde ich auch mega, wie der da ankommt. Und wie der ankommt, ja. Er sieht aus wie das Terminator. Nee, was hat er gesagt? Er sieht aus wie James Bond. Also, super geil. So ganz cool, gell? Ja. Und vorher, wie noch der Kurt ankommt, gell? Und hier, Dale macht ihm so die Tür auf, aber hat noch so die Kette dran. So, sagt so, ist da jemand gefolgt? Ja. Das, als wären die in so einem, stimmt, so einem Mafia-Film oder so, gell? Ja. Ja, wieso soll mir jemand gefolgt sein? Das ist immer so, Leute folgen anderen und sowas, gell? Immer wenn du was vorhast, so ungefähr, gell? Ja. Oh, herrlich, ey. Ja, und auf jeden Fall, die Wetwork ist auch so geil. Gell? Die denken, sie haben einen Auftragskiller angeheuert. Gell? Da hat sich auch Dale, glaube ich, drum gekümmert. Und denken, sie haben den Typen da am Start. Gell? Und denken, ja, jetzt geht's gleich los. Gell? Und ja. Dann kommen auch noch so ein paar dumme Sprüche, so nach dem Motto, kann's losgehen? Alle drei? Ja, nicht wir. Wir wollen nicht umgebracht werden. Und dann holt er ja genau, diese Decke raus. Plan. Wir wollen doch nicht, dass hier irgendwelche Flecken entstehen. Das ist ein richtiger Profi, der macht das so, gell, da kommen ja noch so dumme Sprüche. Da sind so ganz viele kleine Dialoge drin, gell, wo ja du manchmal gar nicht mitkommst, wo die teilweise gleichzeitig zu dritt sprechen und jeder quatscht euch einen anderen Blödsinn. Das finde ich so von der Situationskomik einfach geil, so, wie die manchmal reagieren und dann ja so, na, was hast du gedacht? Na, ich habe das gedacht. Begaben sich da, du merkst halt so richtig, das sind so Dudes, die sie schon lange kennen. Ja. Ja, genau. So, und dann gehen sie in eine, natürlich nicht angepisst werden, in eine Bar. Dann gehen sie in eine Bar und haben diesen komischen Navi, so diesen Anrufsnavi. diesen Inder, gell? Ja. Gregory. Wo sie dann immer wieder versuchen, seinen richtigen Namen auszusprechen, aber sich dann immer wieder auf Gregory einigen. Das ist eine mega Szene, gell? Ja. Und, wie heißen sie wirklich? Sie heißen doch nicht Gregory. Ramadan! Ja. Okay, wir nennen sie jetzt Gregory, den Namen kann ja keiner aussprechen. Warum kriegen sie denn einen Namen zugewiesen. Ja, die Leute von der Firma denken, mein Name ist zu schwer zu aussprechen. Nein, wir nennen sie jetzt immer so und so. Und so. Und dann probieren sie es mal. Nein, wir nennen ihn Gregory. Den hat deinen Namen kann man ja gar nicht aussprechen. Das ist so richtig schön. Das ist für mich auch eine mega Szene. Richtig gut. Diskutieren. Ich könnte sie in ein Viertel führen, wo die meisten Autodiebstähle stattfinden. Und die gehen in eine Bar und dann verkacken sie es auch übrigens in einer richtig, auch in einer richtig geilen Szene. Er kommt einfach, yo, Bruder. Das ist umso geil, wie der Barmann reagiert gleich, gell? Zu einem Afroamerikaner, yo, Bruder. Vor allem, wie der auch reinkommt, dann laufen ja schon so ein paar Leute vorbei, so übelste Schränke und er ja. So, ja, Muckibude. Eigentlich so richtig prädestiniert dafür, einen auf die Fresse zu bekommen in so einer Bar. Ja. Was ich auch geil fand, da muss ich jetzt nochmal ein Stück zurück, weil ich das hier gerade sehe, da ist hier dieser Bobby Pallet, hat er einfach so mit, wo warst du, warum bist du zu spät auf Arbeit? Ich war bei der Beerdigung deines Vaters. Ja, diese Ausrede hätte mein Vater auch nur gelten lassen. Oder? Und was auch geil ist, da ist dieses Schild, dieses Firmeneigentumsschild, also Bobby, es steht Pallet. Und dann, und vorne mit so Malerkrepp und da stand so Bobby drauf geschrieben auf diesem Schild. Das war auch richtig stark. Geil. Ich muss auch gerade auch nochmal zurückspringen in der Firma hier von Kurt. Kurt ist ja auch so ein Typ, der nichts liegen lässt, gell, der jeder wirklich mitnimmt, gell, also so ähnlich wie ich, ein Witcher nur mit den Huren. Und ich finde auch richtig geil, diese Lieferantin, die da kommt, die ja übrigens die zukünftige ist ja, stimmt, das war Meghan Markle. Genau, ne? Zukünftige genau. Vom Prinz Harry. Harry, genau. Wie er mit der rumflirtet, gell? Das finde ich so mega. Ja. Ja, was ist das hier? Ist das versteckte Kamera? Hä, wieso? Es ist noch unmöglich, eine echte Lieferantin. Sie sind so hübsch, gell? Ja. So ganz schlechte Anmachsprüche noch dann so. Was ist da drin? Ist da was drin, was da rausspringt, mir einen Penis beißt? Ja, genau. Hab ich gedacht, wer redet denn so? Ja. Richtig nice. Da kommt ja auch der Chef quasi. Sagt so, nach geht's dir gut und sowas, gell. Und fördert das nur so richtig, der Donald Sutherland, gell. Okay, gehen wir wieder. Mir fällt gerade noch die Szene ein, wo sie ihn nochmal verführen will. Jennifer Aniston, Dale verführen will. Und da liegt diese Frau da auf diesem Tisch. Ich will deinen, irgendwie, was hat sie gesagt, dein Lümmel oder irgendwie sowas. Und dann, ich hab die Idee, sie ist unsere Matratze. Mit sie ein paar Mal so lachen. Das ist aber, ich finde, die spielt das auch so gut, diese nymphomanische Rolle einfach so, gell? Dieses so sexbesessen zu sein, gell? Ja. Und auch der Kurt passt auch so super dazu. Ich finde, dein Boss klingt gar nicht so schlecht. Ja, ja. Warum fickst du sie nicht einfach? Und ich finde ja so geil, dass es thematisiert wird, was denkst du dir aus als Zuschauer? Naja, ist jetzt nicht so das Riesenproblem eigentlich, gell? Ja, klar, das ist. So, als Mann ist das nicht so das Problem eigentlich, gell? So, der auch so ganz pragmatisch noch fixen, nicht einfach. Sie sind in der Bar und da entspinnt sich diese Rassismus-Diskussion und er verstrickt sich immer tiefer und sie hauen dann halt einfach ab. Und dann werden sie von Jamie Foxx angesprochen, alias Motherfucker Jones. Das ist auch so ein richtig geiler Ding. Warum Motherfucker? Naja, ich bin bei meiner Mutter ins Schlafzimmer. Hab mich von hinten angeschlichen, sie war betrunken. Und die Typen auch schon, oh Gott, Gott. Und dann hatte ich die Finger drin. In ihrer Geldbörse. Und habe ihr ganzes Geld geklaut. Das ist so geil. Ich glaube, die fragen den auch noch nach, ob das sein Vorname ist. Ist Motherfucker ihr Vorname? Mr. Jones. Und dann kam der irgendwie, irgendwann hatte der irgendeinen Schauspielernamen irgendwie so. Und, soll als quasi Auftragskiller will erstmal 30.000 und er sagt, okay, das geht klar und wir treffen uns dann und dann. Und dann stellt sich heraus, er ist der Mordberater. Er hat vorher 10 Jahre gesessen. Man weiß noch nicht, warum. Das ist eigentlich auch richtig geil. Egal. So. Ja, das ist schon mega. Und er berät sich so mit so typischen Klischee-Dingern. Ja, also irgendwie, ihr dürft keine Spuren hinterlassen und so ein Scheiß. Und ja, was war das jetzt hier? Das war jetzt wie bei Scooby-Doo oder so ein Scheiß. Richtig, richtig lustig. Und ja, die einigen sich dann am Ende drauf, dass sie gegenseitig quasi die jeweils die Bosse beobachten. Des anderen beobachten und dann im Endeffekt auch killen. So. Was ja auch ein total bescheuerter Plan eigentlich ist, gell? So. Ja, okay, wenn ich nicht meinen umbringen kann, dann bringe ich einfach den von jemand anders um, so. Also ja. Wird damit das ganze Problem gelöst, ja. Gell? Ach, nee. Und das dieser Film fühlt sich manchmal so an, als würde das alles in einer Nacht passieren. Das stimmt, so, ja. So, manchmal, also es kommt dann noch, es passiert so an bestimmt so 2-3 Tagen, weil sie setzt ihn ja die Pistole auf die Brust, Jennifer Aniston sagt hier am Freitag, da knacken wir, so bis dahin hast du Zeit und bis dahin passiert halt diese ganze Handlung, soll halt diese ganze Handlung passieren und ja, ich finde das hat immer manchmal so ein bisschen Superweltcharakter, so dieses durch die Nacht und irgendeine Scheiße bauen und wo wie sie da in diese erste Bude einsteigen, so, wo sie sich übel schnell rein, er hat der andere will schon noch reinrollen und knallt voll gegen das Tor. Oder wenn das Koks umkippt und so ein Scheiß sagt, ist er jetzt schön Arschbürsten. Ist einfach super gut. Das ist auch ehrlich. Ja. Auch diese Katzen, ständig hast du Katzen, gell, die immer ja. Die Leute erschrecken, gell. Ja, das war ja in dem anderen Haus, das war ja bei Kevin Spacey. Ah, stimmt, das war bei dem die Katze. Ja. Bei Kevin Spacey, die Katze, die immer erschreckt, war auch gut. Ist ja erstmal noch beim Kokskopf. Ist auch gut mit der Zahnbürste. Ja. Da gucken sie halt, was sie so machen können. Wollen so Informationen auf jeden Fall, wie sie das so am besten hinkriegen können. Da passieren halt allerlei lustige Dinge. Und die atmen da die ganze Zeit dieses, oh, schmeckt bitter, dieses Koks eine. Da ist ja dann ganz schön drauf, der eine. Sogar, ich muss trainieren. Und sie stehen vorm Haus und die entscheiden sich, bei Kevin Spacey stehen sie dann vorm Haus und sie entscheiden sich, den Schmiere stehen zu lassen, den Dale, der so ein bisschen drauf ist. Und dann kommt, er schmeißt dann so eine Essensverpackung raus aus dem Fenster, aus dem Autofenster. Und da kommt gerade Kevin Spacey vom Joggen und er fasst die an und das ist irgendwie Erdnuss. Und er hat eine Erdnussallergie. Stimmt, ja. Und dann muss er denen so eine Adrenalinspritze geben. Und sticht die den ständig rein und die gucken aus dem Fenster. Das ist auch geil. Ja, das wird und denken, der sticht den ab. Auch richtig gut. Und da merkt man halt, dass der übelst eifersüchtig ist. Der Kevin Spacey, die Frau von ihm kommt, ja, ah, sie haben ihn gerettet. Und sie küsst ihn dann auf die Wange und so. Die übrigens auch eine übelste MILF ist. Ja, auch gut. Auf jeden Fall. Und ja, dann... der eine verliert das Telefon in der Wohnung von Kevin Spacey. Das Telefon von Bobby Peril. Bobby Peril ist halt auch Colin Farrell. Bobby Peril ist halt auch bitter eigentlich. Ja. Und sie dann kommt eins zum anderen. Sie observieren wieder bei Bobby Peril. Und dann kommt auf einmal Kevin Spacey an, weil dort die erst ein bisschen eifersüchtig und dann erschießt er ihn einfach. Und sie werden dann verdächtigt und so weiter und so fort. Und wie es halt so weiter ist, wird am Ende alles gut. Euer He-Man. Euer He-Man. She-Man. Ja, das nimmt dann richtig Fahrt auf. Ja. So. Damit ist eigentlich dann so, sobald da Kevin Spacey da Colin Farrell abknallt, ist eigentlich so der Startschuss im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich gegeben, so zum dramatischen Action-Finale so ungefähr. So. Ja. Und finde ich auch ganz cool gemacht nochmal dieses Ende, so dass Gregory auch nochmal so seinen Moment hat, sag ich mal. Ja. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja... Was mir ganz gut gefallen cool hat, gemacht. Finde ich auch. Also ich war positiv, sehr positiv überrascht von dem Film. Mir war der jetzt kein Unbegriff, aber fand ich jetzt nicht so interessant, aber es sah dann doch so geil und lustig ist, hätte ich nicht gedacht. Ich fand die, zwischendurch sind sie nochmal im Einkaufszentrum, da ist es Tag und nächste Nacht wollen sie dann, da kaufen sie Rattengift und wollen Rattengift an die Zahnbürste, ins Koks machen und und Erdnüsse ins Shampoo, komischerweise. Und da sind sie im Einkaufscenter und da fand ich ja diese Schnitte immer sehr, sehr cool, wie sie die gemacht haben, wie so quasi was über die Stadt fliegt und dann wird es im Zeitraffer hell. Und dann geht es wieder zurück und wird es im Zeitraffer wieder dunkel. Das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Es hatte was. Ja, was ganz interessant war, war, dass Kurt ja auch, dass gerade er Jennifer Aniston observiert hat. Und das habe ich mir so gedacht, warum nehmen sie den mit? Ja, und die hatte ja auch richtig geile Unterwäschefummel an und irgendwelche Fellatio-Anspielungen die ganze Zeit, hat er sie halt richtig geramst und sagt dann halt, ich habe ihr die Geilheit rausgevögelt oder so irgendwie so. Von wegen, dass der die Geilheit rausgevögelt. So gut wie da so aufzählt, was sie alles so für Anspielungen hatte, gell, so. Ja. Sie hat erst eine Banane erst eine Banane. Dann erst ein Eis, dann eine Banane und dann ein Würstchen. Ja, von kalt auf heiß. Das ist keine gesunde Reihenfolge für eine Mahlzeit. Ja, irgendwie so. Was kommt da noch? Wie die das immer noch ausdiskutieren. Gell, so, ja, das ist immer das so ein Ding, wo so viel geredet wird, auch viel verkopft ist, so wie bei Robert Sonino. Richtig nice. So vollkommen unnötig. Ja. Also Jennifer Aniston hat so ihre... Die sorgt halt für die Schauwerte in dem Film. Also die hat dann zwischendurch ein bisschen gefehlt. Die wurde dann ein bisschen vernachlässigt, fand ich. Das stimmt, ja. Die wird dann ganz schön rausgelassen. Also. Aber trotzdem, wie sie sie dann wieder am Ende wieder reinbringen, finde ich wieder ganz gut. Und ja. Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil. Da spielt Jennifer Aniston und Jamie Foxx wieder mit. Ich habe den noch nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Auf den habe ich nach dem ersten Teil auf jeden Fall schon Bock. Und das ist ein starkes Ding. Also mir hat es gefallen, ich war sehr überrascht. Vor allen Dingen spielt er auch hier Hans Landa mit, gell? Stimmt, ja. Gucken, wer da noch mit drin ist. Chris Pine, Ist klar. Geil. Hier ist wieder die Frau. Jonathan Banks spielt mit, richtig nice. Geil. Ja, der würde mich auch mal interessieren, den habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist Mike Ehrmantraut ist es. Mike Ehrmantraut von Breaking Bad. Also. Du musst du auch mal gucken, Peter. Ja, die Liste wird immer länger. Ja, du hast ja halt auch so viele, du verbringst zu viel Zeit mit Animes, weißt du? Vor allem mit Witcher momentan, ne? Oh. Halt. Ich muss mal kurz mal. Da müssen wir mal kurz recherchieren. Ich muss den Film sehen. Also der Cast ist auf jeden Fall sehr interessant von Kill the Boss 2. Ja. Gerade Sabrina. Hieß sie Sabrina? Sabrina Sky. Ja, Sabrina Sky. Sabrina Sky. Guten Booty, ey. Oh. Kann man nehmen, gell? Alles klar. Ja, Freunde. Kill the Boss ist für mich auf der Humorskala auf einer Ebene, finde ich, mit Robinson Junior. Robinson Junior ist ein anderer Humor, aber der ist irgendwie, hat mir auch sehr gut gefallen, dafür in der Maschine. Ja. Der ist eigentlich auch gut verzahnt, also muss man sagen. Also ich finde die Story ganz cool gemacht. Also klar, ein paar Sachen sind sehr konstruiert und sowas. Und ist eigentlich ein bisschen absurd, wie manche Sachen dann zustande kommen, gell? Ja. Aber es ist eben eine Komödie, das ist, da klar, braucht man nicht so viel zu hinterfragen, eigentlich. Nicht zu hinterfragen. Nee, also der macht Spaß, der Film. Der ist lustig. Ich habe dann auch gesagt, Sandra, den kannst du auch mal mit mir gucken, den guck ich mir mit dir auch nochmal an, der ist lustig. Ist das eine professionelle oder nur ein Model? Ich frag nur. Ich weiß es nicht. Ich bin noch am Recherchieren. Das müssen wir mal rauskriegen. Ich glaube, die ist einfach nur ein Model. Das könnte sein. Ja, hier steht Schauspielerin. Schade. Was für Erotik? Ja, Freunde. Für mich ist das auch eine 7 von 10. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, ist wohl richtig nice, der Film. Hat mir gefallen. Die Lache. Also ich so geil, aber vor allem, dass er dann auch einfach die zu dieser Überraschungsparty kommen und die Frau von Kevin Spacey so und Kurt so, ich wusste gar nicht, dass die Frau Model ist. Ja, ich bin kein Model. Seit wann sind sie denn kein Model mehr? Und da siehst du schon einen Blick. Da siehst du schon einen Blick. Und wie er dann aus der Toilette rauskommt und sie kommt dann kurz nach und zieht noch einen Rock zurecht und so eine Scheiße. Super gut. Sie sind so richtig übertrieben, ey. Sie kennen auch euch nur her. Wo kenne ich sie denn? Von How I Met Your Mother kenne ich die. Stimmt. Kelly Stables. Ja, wir sind immer noch ein bisschen beim Cast von... Wir sind immer noch bei Frauen. Bei Frauen, ja. Das ist so eine andere. Ja, die waren wir mit Ellen zusammen, glaube ich. The Generous? Nee. Ach so, okay. Das tut mir leid. Name mit dem Mutter. Das ist Two and a Half Men, süßer. Two and a Half Men, Mann. Ich hau das alles Ellen, nur noch durcheinander. Ellen DeGeneres, dachte ich noch mit Ellen. Ich hau nur noch diese Serien durcheinander. Oh Gott. Two and a Half Men, Warum hab ich jetzt gleich Mutter, Ellen DeGeneres gedacht? So nicht. Ich meine natürlich Two and a Half Men, Entschuldigung. Men. Ja, mich würde der zweite Teil auch mal interessieren. Also ja. Den würde ich auch mal nachholen. Vielleicht kriegt Jennifer Aniston wieder ein paar schöne Szenen. Stimmt. Jennifer Aniston wird in letzter Zeit relativ häufig mit ihren Schauwerten gezeigt, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Da gibt's noch so einen komischen Film, da fahren sie so durch die Gegend mit so einem Wohnwagen, da hat sie auch so eine ganz schön krasse Szene in Unterwäsche, wo ich mir denke, der Film ist super dumm, aber die Szene ist halt, das macht den Film richtig was wert. Die ist halt mittlerweile eine richtige MILF, gell? Ja, die ist schon super nice. Und dass sie halt auch wirklich so richtig nie einen richtigen Partner findet, ne? Und so. Tja, was sagt dir das, Robert? Ja, einfach, der hat immer die falschen Kerle. Oder sie ist halt einfach nicht leicht. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Die ist bestimmt High Maintenance. Kann sein, ne? Ich kenne sie zu schlecht. Ja, ich muss auch mal wieder anrufen. Ey, ganz ehrlich, hätte ich die Wahl gehabt, Brad Pitt, Angelina Jolie oder Jennifer Aniston. Ich hätte Jennifer Aniston genommen. Mhm. Ja, ich auch. Obwohl ich ja eigentlich eher so sowieso immer auf die brünetteren Frauen stehe, aber... Die hat auch einen Megakörper, also... Willkommen im Pedocast. Nee, das ist ja halt der nächste. Aber im Frauencast. Ja, sogar diese Szene. Ja, Alter. Da wird er schwindelig, ey. Heißt es nicht sogar, wir sind die Smiths, oder? Ja, irgendwie so, wir sind die Sifs. Wir sind die Sifs. Die ist halt einfach gut. Die ist was. So. Und vor allen Dingen hat die Asche wie Sau. Auch noch. Ja, das auch noch. Ja. Sieht gut. Willkommen im Jennifer Aniston Podcast. Genau. Wir müssen mal einen Podcast machen. Welche Hühner finden wir geil? Die Dorfschönheiten auf Hühnersuche. Ja. Hühnerschau. Der Chicks-Cast. Die große Hühnerschau. Wer hat den größten Cock? Oh Gott. Entschuldigung. Oh nee. Ich merke, unsere eigentlichen Podcast-Themen sind manchmal so viel kürzer als das eigentliche Opening-Gespräch. Krass, gell? Aber Leute, so ist es nun mal. Der Alltag, wir nehmen nun mal auch einen großen Teil unseres Lebens ein. Und ja, haben wir noch irgendwas zu beklären? Ich überleg gerade. 11 also, best Bikini Bodies from Hollywood Stars. Auf jeden Fall haben wir gerade festgelegt, dass Jennifer Aniston hot ist. Die ist hot, auf jeden Fall. Außerdem ist sie verdammt heiß. Und guckt euch den Film Kill the Boss an. Kill the Boss, der macht Spaß, heißer. Der ist lustig. Also vor allem wegen Jennifer Aniston. Ja, außerdem. Zu der Zahnärztin, also die Zahnärztin würde ich gerne mal bohren. Tja, da macht Bohren Spaß. Da geht's. Na, und Da macht Bohren beim Zahnarzt Spaß. Was? Adam Sandler? Oh, das ist seine Frau oder was? Adam Sandler Podcast. Wir müssen aufhören. Siehst du, wie die wackeln? Weil die einfach so monströs sind, die Hupen. Wer ist denn das eigentlich? Ich versuch's gerade. Imgur, the magic of the internet. Ich versuch's gerade herauszufinden, wer das ist. Alter. Wahnsinn. Frauen. Brooklyn Decker. Brooklyn Decker. Alter, Frauen, das ist was. Willkommen im Paul Assitoni Podcast. Ficken, das ist es. Bikini anziehen. Die ist was, gell? Was ist denn da los, ey? Wisst ihr, was mich halt an der ganzen Situation immer ankotzt? Wenn du weißt, das ist aber vor der OP, oder? Wenn du weißt, du bräuchtest eigentlich nur ein dickes Konto. So, das ist so, ja, das ist so das Schlimme, weißt du, das ist doch solche, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal sagen, solche Frauen, die erreichst du doch, die hast du mal, wiss ich nicht. Denn die DeVito hat auch nur so eine Frau, weil er viel Geld hat, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was er für eine Frau hat. Aber, musst du mal sagen. Ist so. Ist so. Und da fragt man sich, woran hat die gelegen? Und da sage ich, am Konto hat's gelegen. Weil, das hat ja auch einen evolutionären Grund. Also, jetzt geht's los. Das Frauen natürlich, ist klar, die stehen halt auch auf wohlhabende Kerle teilweise. Weil, da heißt hier, da kann mich versorgen, da kann eine Familie durchbringen, ja, das schwingt alles unterbewusst mit. Und, richtig. Jetzt sucht er das Gift wieder raus. Und, das ist halt einfach nur deprimierend, weißt du, da haben die irgendwelche Leute, ja, irgendwelche Typen, wo du schon ansiehst, dass das Spacken sind, ja, aber die haben halt Geld, so, und deswegen sind die mit denen zusammen, weißt du? Und solche geilen Dudes wie wir. Ja. Peter wird mittlerweile ganz leise. Ey, ohne Mist. Es entwickelt sich gerade in eine Richtung. So. Wir kommen zum Chauvinismus. Und irgendwann muss man aber halt auch mal sagen, Frau an den Herd. Nein. Das war ein Witz. Was ist los? Das war natürlich ein Spaß. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Nee. Das erinnert mich gerade übelst an dieses Almost Daily mit, da sitzen Simon und Etienne und Budi da und Budi wird einfach immer leiser und Etienne, der labert so die ganze Zeit so wie ich gerade und Budi wird immer stiller und immer stiller und immer stiller. Das ist so geil. Wenn jeder mal mehr wüsste, wo sein Platz ist. Solche Sprüche kamen da die ganze Zeit. Okay. Es hat auch was Hypnotisches. Ja. Die Szene ist mir nicht kurz, nicht lang genug. Meinst du, da gibt's einen zweiten Teil von? Extended Cut. Extended Cut. Extended GIF. Vor allen Dingen, ey, durch nicht, ey. Was soll, ey? Das ist wie so eine Lavalampe. Ja, ich verstehe nicht, was das soll. Sorry. Was ist denn los? Weil sowas verboten gehört, ey, eigentlich. Das ist so. Die Stille. Die Stille dabei. Es tut mir leid, Jungs, Mädels da draußen, es tut mir leid. Ich merke, jetzt kommt hier nicht mehr viel Inhalt, wir sind hier gerade abgelenkt. wir gehen jetzt in die nächste Bar und geben $40 aus. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Nacht, was auch immer. Tschüss. Tschüss. Jo, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir stehen für heiße Chicks und Flicks. Heiße Chicks. Ja, wir machen mal eine Folge heiße Chicks. Da reden wir nur über Weiber, die wir geil finden. Heiße Chicks. Und ich muss dann leider sagen, also ich finde nur meine Frau. Meine Frau. So, das war von meiner Seite aus der kürzeste Podcast aller Zeiten. Nee, da gibt's schon ein paar gute Stuten. Ein paar gute Stuten. Das klingt irgendwo sowieso. Abgeledert und abgejisst. Irgendwie so. Geile Stuten werden eingeritten. Irgendwie so. Jetzt wird los. Ja, Leute, deswegen ist ja auch unser Podcast schon von Anfang an mit Parental Advisory gekennzeichnet. Genau, damit wir das so damit wir da abgesichert sind und dass wir da auch nicht irgendwie blockiert werden können von iTunes. Jo, Leute, haut rein. Macht's gut. Stephen King.